jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Sollen wir mal drüber reden? Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal! Der kommt an! Ja, hallo und herzlich willkommen zu 4 Ecken zu Elber. Wir sind's wieder, die netten Fußballfreunde aus eurer Region. Da höre ich schon Lachen im Hintergrund. Ich bin's Chris und bei mir die beiden Fußballexperten par excellence. Der eine hatte unglaublich viel Spaß am Wochenende, der andere nicht so viel Spaß gestern. Poccio, hallöchen. Ja, schönen guten Tag. Ja, Ricky, du auch da? Ich bin auch da. Du bist da, Gott sei Dank. Ja, wir konnten's einrichten. Ich halte die Fahne hoch für den VfB Stuttgart. Ach so, ich dachte gerade... Familiär. Da auch. Was ist gerade anstrengender zu sein? Familienvater oder Fan des VfB Stuttgart? Oh, wenn ich es mir so recht überlege, ist es also gar nicht so schwer, VfB-Fan zu sein, weil wenigstens haben wir die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Familiär weiß ich nicht, ob das nochmal besser wird. Und das ist nicht auf meine Familie bezogen, sondern auf die Zeit, die jetzt ins Land geht. Ja. Denn um das den Hörer, dem gepflegten Hörer vor allem mal näher zu bringen, meine denn Tochter Ricky, ist jetzt Schulkind und das bedeutet für mich einfach noch ein paar mehr Aufgaben. Zum Beispiel muss ich die Hausaufgaben für mein Kind machen, immer abschreiben im Unterricht und die Brote schmieren. Ja. Ja. Versteckst du immer das Handy, wenn du die Fragen googeln musst aus der ersten Klasse? Nee, in der Regel sind da noch keine Fragen, die man beantworten muss. Sondern nur so ein A malen oder ein B oder so. Absolut sowas. Richtig, aber genau da hast du mich schon erwischt, denn man hat sich ja über die Jahre so eine Eigenart angewöhnt, diverse Buchstaben irgendwie so ein bisschen zu verfremden. Ich weiß nicht, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das A nicht ganz so rund schreibe. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man dann dem Kind klar machen will, dass das A bitte richtig zu schreiben ist, sollte man selber kein schlechtes Vorbild sein. Ja. Trägst du auch immer beim Fahrradfahren jetzt einen Helm? Nein, weil das ja Schwachsinn ist. Ach so. Ja, hast du schon mal davon gehört, dass einer aufgrund eines Helmes nicht ums Leben gekommen ist, nachdem der LKW ihm über den Kopf gerauscht ist? Ja, das ist schon möglich, aber trägt dein Kind dann auch keins? Doch, nein, das mit den Helmen ist so eine Sache. Da sind wir bei einem guten Thema, denn man hat ja als Eltern immer so die Angewohnheit, überempfindlich zu sein mit allem. Also egal und was. Und überfürsorglich vor allem. Ja, ja, also es ist alles, muss am besten in Watte gepackt sein und es darf nichts passieren. Und man tappt so schnell in diese Falle. Also auch wenn man sich selber davon frei macht, so zu sein, geht es mir häufig so, dass ich dann, wenn ich dann im Nachhinein so auf diverse Situationen blicke, auf einmal feststelle, Mensch, hier warst du selber eine Helikopter-Mom. Also, ja, und das liegt nicht an den Brüsten, die mir da spontan gewachsen wären. Ja. Also das ist wirklich ein Problem. Aber nochmal zurückzukommen zu den Helmen. Wir haben ja viele, denke ich mal, Familienväter hier auch unter den Hörern. Es ist natürlich absolut richtig, einen Helm zu tragen, denn in meinem Freundeskreis ist es einem Kumpel passiert, dass er einfach nur zum Bäcker morgens gefahren ist, dann auf so einem Randstein irgendwie blöd ausgerutscht ist, sich den Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen hat und angeschlagen hat. Und das hat dazu geführt, dass er jetzt halbseitig gelähmt ist. Also da könnte man sagen, hätte so ein Helm Schlimmeres verhindern können. Ja, ja, das ist natürlich völlig richtig. Aber gegen einen LKW-Reifen hilft er dann trotzdem nicht. Nee, das ist natürlich auch klar. Hat er jetzt so ein Fahrrad, das man mit den Händen antreibt? Nee, er hat gar kein Fahrrad, der hat einen Rollstuhl. Also sowas ähnliches wie ein Fahrrad, aber... Aber treibt man auch mit den Händen Stimmt, an. Eigentlich ja, das ist ja absolut recht. Aber ich weiß nicht, ob der sogar elektrisch ist, aber er hat einen Rollstuhl. Aber er kann auch noch selber laufen. Aber der Rollstuhl... Er kann auch noch selber laufen? Ja, für längere Strecken ist so ein Rollstuhl ideal für ihn. Kürzere nicht, Strecken... Ganz im Ernst. Ja, absolut. Also... Ja. Grundsätzlich ist die Frage, warum sich nicht alle Menschen in Rollstühle bewegen. Das wäre eigentlich viel vernünftiger. Könnte man super Ressourcen sparen und könnte man immer so, weiß ich nicht, so vorne am besten wie beim Skilift. Mit so einem Tisch noch mit dran vorne, dass man auch direkt dran essen kann und so. Und so eine Bettpfanne unten drunter, damit man direkt reinscheißen kann. Schön. Ja. Oder so wie beim Skilift, dass man einfach so in der Mitte von der Straße so ein Ding baut, wo man sich dann einklingt und dann können dann alle... Wie bei, so eine Cable-Car-mäßige so ein Sache. Oder was? Ja, genau. Treppenlift, ja. Durchgeschleppt. Und wenn du einen Euro mehr bezahlst, kannst du auf die schnelle Bahn oder so. Ja. Ja. Ja. Ach naja, Mensch, schön, dass wir das auch noch besprochen haben. Wir sind so fürsorglich. Du hast ja gefragt. Für unsere Mitmenschen. Ich habe gefragt, absolut. Wie ist es denn bei euch? Wollen wir eigentlich nur über die Champions League und über den kommenden Spieltag reden oder wollen wir auch über den vergangenen Spieltag reden, über den 7. Spieltag? Wie ist denn da bei euch euer Befinden? Gibt es da großen Redebedarf? Befinden, ich denke, wenn wir über den nächsten und den Champions League Spieltag reden, kommt man ja automatisch auch irgendwie auf den letzten zu sprechen, oder nicht? Da stimme ich dem Pocho zu. Da habt ihr ja natürlich was. Warum willst du da so eine Linie einführen? Ich würde einfach nur strukturiert dieses Produkt zur Weltherrschaft führen. Strukturiert ist auch die kleine Schwester von Arschloch, oder? Was? Das ist nett. Nett ist doch die Pocho, kleine. Der haut ja hier Dinger raus, das gibt's gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Repetitive Beleidigungen hier sind ja an der Tagesordnung bei Pocho. Repetitive? Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass am Samstag der Tag der Deutschen Einheit ist, der ja gerade bei euch Westdeutschen häufig vergessen wird. Ich möchte bitte, dass da alle Leute im Stadion dran denken, am Samstag ist Tag der Deutschen Einheit. Wenn es diesen Tag nicht gegeben hätte, würde ich heute hier vielleicht nicht so sitzen. Würden wir diesen Podcast mit einer wesentlich schlechteren Leitung machen? Ja. Was denn? Oh, aber das bin ich von hier gar nicht gewöhnt. So, also, ja. Oh, wow. Also, Pocho, du bist ja ein richtiger Krawall. Hallo, ja, ich bin halt Krawallbruder und? Darf ich da auch mal sein, oder? Darfst du immer sein. Das wird ja hier heute, weißt du. Weißt du, was, an was mich der Pocho gerade erinnert? Nee. An so ein bockendes Pferd. Ich dachte, jetzt kommt wieder der erste Vergleich, als wir uns mal unterhalten haben, wie du dich mir als erstes vorgestellt hast, bevor wir die ersten Fotos irgendwie auf Social Medias gesehen haben, dass ich so aussehen würde wie dieser Typ aus dem Big Brother Haus. Hä? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das kann ich nicht mehr erinnern, mit dieser Typ, der diesen Pfeil auf der Kopf hatte. Ach so, oder wie der hieß. Ja, das kann Ulf. Das passt immer Ulf. Er heißt wirklich so, er heißt Ulf. Ja, er heißt Ulf. Der war dann hier von diesem Düsseldorfer Puffbesitzer, war dann der Bodyguard. Das fand ich sehr, sehr, sehr lustig. War der nicht hier auch schon mal in der Sendung? Der war auch hier schon mal bei Tobi und Ricky Show, war der mal als Anwichser, war der damals eingestellt. Klapper-Girl. Ja. Als Nummern-Boy. Er hat ja immer die Stunden durchs Tobi und Ricky Show Studio getragen, damit wir wussten, wie lange wir schon senden. Ricky, wo wir dich hier in der Sendung haben. Ja. Du bist ja wirklich so ein rar gesätes Gästchen, was man hier in der Sendung hat und grundsätzlich auch aktuell in der Podcast-Landschaft. Möchtest du, bevor wir über die Champions League reden und über die anderen Geschehnisse der Bundesliga und Fußballwelt, möchtest du kurz nochmal ein Statement bezüglich MMA Radio abhalten? Ich kann es ganz kurz machen. Ich sende so oft ich kann. Das gilt für alle Podcasts in den nächsten Jahren. Also es liegt nicht an Desinteresse, sondern es liegt nur an der Zeit. Ich sende so oft ich kann. Anders kann es nicht sagen. Es sind nur 13 Jahre, liebe Zuhörer. Es sind im besten Fall, Pocho. Ja. Wovon gehst du denn aus, bitte? Das ist deine Tochter. Ja, aber sitzen bleiben musst du mit einkalkulieren. Ja. Pubertät, sage ich da nur. Ja, gut. Obwohl, die beginnt ja jetzt mittlerweile schon mit 10 und also von daher ist das schlimm. Schreib durch, ne? Ja, also ich fühle mich da ganz unwohl, wenn ihr beide euch über Kinder unterhaltet. Ja, besonders weil ich so viel Ahnung davon habe. Das sollte dir Sorgen machen, Chris, dass du dir da irgendwie was anderes beidenkst. Genau, weil bei dir steht es eher an. Ich denke mir da nichts anderes bei. Naja, komm. Ricky, Frage an dich. Spielt. Ich zitiere nur uns Fredi. Uns Fredi zitiere ich nur. Ist die Spielweise vom VfB zu naiv? Ja, es ist vielleicht, es liegt natürlich nicht am System, würde Rudolf Sonniger jetzt sagen. Natürlich. Aber man kann auch nicht von diesem System ab, weil es korrekt ist. Ist das korrekte System. Oder wie du sagst, Ferdi Bobic hat nicht viel Vernünftiges zum Thema VfB beizutragen, aber das würde ich unterstreichen. Und ich kann das gleich auch noch ein bisschen weiter ausführen. Deswegen fragst du ja wahrscheinlich auch. Richtig. Ich finde es auch äußerst merkwürdig, wie man sich am 7. Spieltag mit 3 Punkten noch hinstellen kann und von einer Alternativlosigkeit systembezogen zu sprechen. Denn wenn eins mal auf der Hand liegt, ist es, dass der VfB ein Defensivproblem hat und ein Offensivproblem. Also sie schießen keine Tore, aber sie kriegen viele. Und wenn du dann ein System spielst, das darauf ausgelegt ist, möglichst viele Tore zu erzielen und gleichzeitig risikoreich zu spielen und halt einfach dann auch gut verteidigen zu müssen, würde ich auch davon sprechen, dass das System leicht naiv ist. Also vor allem, wenn du eine verhältnismäßig junge Mannschaft am Start hast, die einen extrem anstrengenden und an den Nerven zehrenden Abstiegskampf in den Beinen haben, ja. Das ist noch nicht allzu lange her, wenn du die da ins Rennen schickst mit allem Mann nach vorne und verlierst dann die ersten fünf Partien, den sechsten Spieltag haben sie ja erfolgreich bestritten, kassierst in jedem Spiel drei oder mehr Tore, das ist aus meiner Sicht nicht verantwortbar, wie man an diesem System festhalten kann und sich gleichzeitig, da ich war jetzt länger nicht dabei, nach dem Schalke-Spiel hinstellen kann und sagen kann, besser kostet jetzt Spiele. Also ich bin der Meinung, es geht doch ein bisschen besser. Also wenn ich halt 35 Torschancen habe und mach keinen rein, da ist schon noch Luft nach oben, würde ich sagen. Und gleichzeitig... Ja, aber vielleicht ist das ja damit gemeint, du kannst es... Potsch, was machst du denn da? Beruhig dich doch. Hat sich das alte Kondom jetzt von der Nudel gezogen gerade. Ja, genau. Also das hängt doch von gestern Abend drauf. Oder der baut sich gerade aus so einer Einschulungstüte ein Joint oder so. Also so hört sich das an. Ja, das ist keine Einschulungstüte. Eins von beiden stimmt wahrscheinlich. Nein, eins von beiden stimmt zu. Ich muss noch dazu führen. Und wenn du halt nur vier Chancen zulässt und kassierst dann drei Tore, ja, dann ist da halt auch noch vielleicht. Aber ist da nicht ein Funken Wahrheit dran, dass du dieses System ziemlich gut ausübst, aber nicht vollendest, weil du keine Clips da vorne hast. Nee, das System funktioniert nur dann, wenn du mehr Tore schießt, als du bekommst. Und das ist ja nicht der Fall. Also kann ich nicht davon sprechen, dass es nicht am System liegt. Es liegt ja am System, dass der VfB viele Tore kassiert. Also müsste man dem Zorniger beibringen, dass dieses System für diese Mannschaft, für die Qualität an Spielern vielleicht nicht optimal ist. Da sind wir bei der entscheidenden Frage. Gibt es denn ein System, das der VfB so ausführen kann, um erstklassig zu bleiben? Mit Sicherheit, es gibt immer ein System, was jeder Mannschaft, wenn sie auch noch spielerisch so inkompetent ist wie der VfB Stuttgart, stell dich hinten rein und versuch vorne irgendwie den Nee, das kannst du aber auch nicht machen, weil mich erinnert diese ganze Situation im Moment beim VfB Stuttgart und besonders von der Spielweise und den Ergebnissen, die dabei rauskommen, irgendwie an Gladbach unter Michael Fronzek. Die haben auch immer 3-4 Gegentore bekommen, haben aber gar nicht so schlimm gespielt, jetzt nicht so gut, und das meine ich wirklich nicht despektierlich, wie der VfB das zum Beispiel gegen Schalke und so weiter gemacht hat. Aber schlussendlich geht's ja dann doch ums Tore schießen. Und wenn das vernachlässigt wird, ist die Aussage von Naivität ja gar nicht so falsch. Ich bin der Meinung, dass es beim VfB aktuell eher darum gehen sollte, ums keine Tore kassieren. Das Tore schießen ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja, also wenn ich halt so Spiele in den Knochen habe, wie jetzt gegen Schalke, die du unglücklich verlierst, auch gegen Berlin hätte man mit Sicherheit einen Punkt holen können. Man hätte vielleicht auch gegen Hamburg gewinnen können. Ja, also wenn ich solche knappen Niederlagen oder Punktverluste immer miterleben muss, dann bin ich schon der Meinung, dass man erstmal auf Sicherheit spielen sollte. Denn ich finde, man sieht beim VfB da immer mal wieder, dass das so langsam ein Problem für die Birne wird, für die Spieler. Also, weißt du, allein an der Körpersprache und so weiter. Ja, auch es gibt dann ich habe das ja gegen Gladbach auch beobachtet. Auch so ein Gentner, der alleine vom Gesichtsausdruck und so weiter eigentlich der Mannschaft nur zu verstehen gibt, wir haben es verkackt, jetzt müssen wir es in Grenzen halten sozusagen. So sah das manchmal für mich aus. Und das ganz ist das Moment. Ja, ganz genau. Ja, weil vor allem, die waren ja gegen Gladbach auch nicht die ganze Zeit über schlechter. Wenn ich das Spiel als guten Indikator nehmen kann, weil ich es ganz gesehen habe. Ich auch. Wie jedes VfB-Spiel in diesem Jahr. Schlimm. Hat sich denn schon dein Sky-Abo rentiert? Oh ja, ich gucke wirklich, immer wenn Fußball kommt, bin ich dabei. Ich gucke jedes Spiel der deutschen Mannschaften in der Champions League. Ich gucke Bundesliga Freitag bis Sonntag. Es ist wundervoll und natürlich Rasenballsport. Wir haben jetzt ja gesagt, dass dieses R für Real steht. Real Leipzig. Real Betis Leipzig heißt es. Real Betis Leipzig, ja. Du spielst ja auch, da kommen wir nachher noch zu einem, wie man sagt bei uns Fachjournalisten und Medienexperten, da kommen wir nachher noch zu einem ganz großen Themenkomplex, FIFA 16. Du spielst ja auch Real Betis Leipzig bei FIFA 16. Warum dieser Schritt und nicht Stuttgart? Ja, sicherlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Konzept, was hinter Leipzig steht, also mit diesen jungen Spielern, die natürlich mit einer gewissen Menge an Geld da zu diesem Verein gelotst werden, aber mit diesen jungen Spielern versuchen, Erfolg zu haben, das gefällt mir ganz gut, auch wenn Leipzig mich momentan in der zweiten Liga nicht gerade mit Traumfußball versorgt. Das muss man ehrlicherweise auch mal sagen. Ich wollte noch abschließend was zum VfB sagen. Ja, bitte. Denn ich bin der Meinung, sollte der VfB das nächste Spiel, also jetzt am Samstag gegen wen spielen sie da? Das ist auch so ein Abstiegsduell gegen das Hoffenheim. Das kann ich dir sagen. Gegen Hoffenheim. Sind ja auch unten mit drin. Sollten sie das Spiel jetzt auch verlieren, bin ich wirklich der Meinung, man sollte jetzt diese Länderspielpause nochmal nutzen. Ich weiß, viele Spieler sind weg. Und dann kriegt der Zorniger von mir noch ein Spiel als der neunte Spieltag. Wenn er dann wieder verliert, musst du da definitiv über einen Trainerwechsel nachdenken. Also meinst du, es würde nichts bringen, direkt nach dem Hoffenheim-Spiel einen neuen Trainer zu installieren? Nee, weil ich immer der Meinung bin, dass du diesem Trainer vielleicht wirklich nochmal diese 2 Wochen geben solltest. Da kann er nochmal die Spiele begutachten und sich selber vielleicht nochmal hinterfragen, ob das Sinn macht, das System oder so. Aber wenn er wirklich so stur ist und einfach sagt, nö, das ist mir scheißegal, ich halte an dieser Art Fußballspielen fest, egal was ich für Ergebnisse erziele, dann muss ich hier die Kompetenz in Frage stellen. Denn du musst schon auch als Trainer erkennen, dass du extreme Probleme in der Abwehr hast. Und die werden auch nicht besser. Es kommt kein Spieler zurück, der irgendwie Hoffnung machen könnte. Das ist das Beste, was wir in der Abwehr bieten können. Besser geht's nicht. Und das macht mir Sorgen. Und vielleicht sollte man dann halt einfach darüber nachdenken, die Spielweise umzustellen. Wie das dann aussieht, ob die defensiver spielen müssen oder ein komplett anderes System einstudieren müssen, ist mir alles... Oder vielleicht ein anderes Sportart. Die Sportart einfach wechseln. Das wäre bei dem ein oder anderen Spieler mit Sicherheit also nicht die schlechteste Wahl. Ich finde, bei dem Zorniger kommt dann noch obendrein dazu, dass der auch unglücklich oder sehr unglückliche und problematische PKs abhält und Interviews nach und vor dem Schmidt, diesem Akzent. Da nichts gegen Schwaben. Schwaben sind ja unfassbar tolle Menschen, sind die Antriebsräder unserer Wirtschaftsmaschinerie, möchte ich ja fast schon sagen. Aber wenn ich die höre, es tut mir leid an alle Schwaben, da kann ich schwer ernst nehmen, schwierig. Ja, also das Problem ist auch, dass er, ich glaube, er versucht ehrlich zu sein in den Pressekonferenzen. Ja. Und lässt halt auch Kritik, oder ich glaube, er geht da in die Pressekonferenz und sagt, ich lasse mich nicht von diesen Idioten hier belehren. Das ist Presse. Die haben mir nicht zu sagen, wie ich zu spielen habe. Ja. Was ich auch, ich würde diese Art und Weise geil finden, wenn er Erfolg hätte. Aber dadurch, dass er nicht erfolgreich ist, macht er sich halt so angreifbar, weil jedes Mal, wenn er sagt, System ist nicht der entscheidende Faktor, wir haben andere Probleme, dann brauchst du eigentlich nur die Tabelle hochhalten und dann noch die Tordifferenz hochhalten und dann ist alles klar, sage ich jetzt mal. Dann hast du ihm praktisch das schon im Mund rumgedreht, was er da gerade von sich gibt. Also das ist für mich eigentlich eine geile Art, mit der Presse umzugehen. So, ich lasse mich von euch nicht belehren. Ich bin hier der Trainer. Aber andererseits kannst du das, glaube ich, nur bringen, wenn du Erfolge vorweisen kannst. Also, ja, das sehe ich ähnlich. Genau, jetzt mal eine Geschichte, die ein bisschen eine lokalere Nummer hier bei mir in Langhagen ist. Und zwar Martin Bader, neuer Vorstandschef, Boss, Sportdirektor, Schrägstrich, Medienfachmann, der hat ja wirklich, ich habe heute beim Joggen, habe ich den Antenne Hannover 96 Podcast gehört und der hat ja wirklich, also das waren so viele Titel und Posten, die der gerade bei Hannover hat, also da bin ich mal gespannt, ob da nicht eventuell das ein oder andere Pöstchen zu viel für den guten Martin Bader ist. Aber was meint ihr denn? Ist das die richtige Lösung? War 11 Jahre bei Nürnberg, davor 3 Jahre bei Berlin und so gefühlt hat er ja Nürnberg jetzt nicht unbedingt in der ersten Liga stabilisiert. Wie findet ihr den Typen als solches, Potsche? Du hast schon so rumgequengelt. Also ich mag den Typen überhaupt nicht. Also ganz, ganz schlimm. Also alleine, du kannst mal davon ausgehen, jetzt nicht wegen der sportlichen Kompetenz und so, die scheint er ja zu haben, weil sonst hätte er bei dieser Berg- und Talfahrt, wobei Berg da eher klein geschrieben wird, vom Club, ja sicherlich nicht so lange da überlebt in der Position. Was du jetzt schon gesagt hast, ist, dass er sehr viele Posten bekleidet, aber eigentlich den wichtigsten Posten, ja, der jetzt in eine andere Hand gegeben wird, glaube ich, denn so ein Sportdirektor soll ja noch kommen, in genau, von Oliver Kreuzer, wie ich gehört habe, vielleicht sogar. Dann kannst du im Prinzip, wenn der kommt... Dann kannst du im Prinzip zumachen. Eigentlich kannst du abriegeln. Ja, so und jetzt nochmal zu Martin Bader. Ich finde, er hat eine unglaublich negative, eingebildete und arrogante Aura, die er ausstrahlt. Er muss nicht so sein. Ich kenne ihn mal persönlich nicht, kann deswegen nicht urteilen. Aber wenn du dir alleine diese Bilder anguckst, ich nehme jetzt diese Bilder, die man von ihm kennt, wenn... wenn irgendwelche Pressekonferenzen sind, wie jetzt die letzte, und dann auf Sky Sport News HD die Vorschau gemacht wird. Guckt dir mal diese Bilder an. Immer mit verschränkten Armen, immer einen sehr schlimmen Gesichtsausdruck drauf. Mhm. Und man muss ja so sehen, dieser Mann ist auch für die Öffentlichkeitsarbeit irgendwo zuständig in Zukunft. Und offiziell ist er für die Medienarbeit. Ganz genau. Und wenn du dann siehst, dass ein Mann vielleicht auch nur wegen dem gleichen Vornamen wie den des Präsidenten eingestellt wird. Ja, das kann natürlich sein. Aber wie jemand, der so eine negative, meiner Meinung nach negative Aura hat, dann den Verein nach außen präsentiert, der gerade auch sportlich sehr, sehr tief unten ist, ob das dann der richtige Schritt ist, das wage ich zu bezweifeln. Ricky, was meinst du denn? Bader? Bader ist übrigens auch Schwabe. Der kommt aus Hechingen. Also auch hier wieder die Antriebswelle der sportlichen Wirtschaft in Hannover, kann man sagen. Sehr, sehr viel Antipathie gegen Schwaben in dieser Ausgabe heute. Ja, aber auch zu Recht, muss man sagen. Ricky, oder? Also, zu Recht viel Antipathie sollte man grundsätzlich hegen gegen Schwaben. Ja, immer skeptisch sein, das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich kann dir was sagen, ich habe hier Sky Sport News HD gesehen und da ging es um Martin Bader. Und dann läuft ja immer so eine Endlosschleife von denselben Bildern, wenn die Olle da irgendwas erzählt. Ja, ja. Und meine Frau saß halt so auf dem Sofa, weiß nicht, hat sich die Fingernägel lackiert oder so und hat halt so nebenbei immer mal wieder mit auf den Fernseher geguckt und auf einmal sagt sie, wie sieht der denn aus? Der guckt immer nur grimmig. Du musst mal gucken, der guckt immer nur so missmütig. Was denn das für ein Typ? Und da habe ich auch drauf geachtet und ich glaube, daher kommt es, dass man diesen Typen so unsympathisch findet. Der hat immer wie so einen Schmollmund, wie so die Lippe so nach vorne unten, also das sieht wirklich ganz schlimm aus. Rein erfolgstechnisch hat er, glaube ich, seine besten Zeiten in Nürnberg gehabt, das kann man so sagen, oder? Sicherlich, ja, natürlich. Also Berlin, an die Zeit kann ich mich überhaupt nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, Nürnberg hat da wohl gar nicht so schlecht gearbeitet, aber einfach so, was die Sympathie angeht, ist es für mich ein ganz schrecklicher Mensch, gebe ich euch recht. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch so ein kleines Dreckschwein, das dem Verein hier soll und da ja gar nicht so schlecht tun könnte. Er soll ja als Nachfolger von Martin Kind aufgebaut werden. Da muss man den Briefkopf auch nicht weit verändern. Ne? Also nicht viel, ja, das stimmt natürlich. Da muss man aber er muss sich natürlich 1,4 Millionen mehr Zähne in die Fresse hauen, wenn er Martin Kind beerben will. Ich muss jetzt noch mal kurz, ganz, ganz, ganz kurz noch was zu Martin Kind sagen. Ich finde, jedes Interview, was der führt... Oh, hör auf mit Martin Kind, bitte. Kann der nicht ernst nehmen. Das ist immer wie wenn so ein Hauptschüler dem Verein da... Weil der so deppert aussieht, oder der was? Sieht doof aus und kann sich auch nicht gut ausdrücken, finde ich. Ja, okay, das sei mal hingestellt, ob der vielleicht rhetorisch nicht ganz so viel... Nicht nur rhetorisch. Da hab ich ganz der kurz nuschelt sagen. Auch so. Um das mal ein bisschen in Satire zu fassen, bevor ich hier verklagt werde, der sieht aus wie ein Sittlichkeitsverbrecher. Sag mal. Ich finde, der sieht aus wie dieses Grinse-Meme, was es so gibt, dieses schwarz-weiße. Ja! Ich weiß, mit den nach oben gerollten Augen auch. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist Martin Kind. Das Martin Kind-Emoticon, okay. Also, wie man Martin Kind mit irgendwas anderes in Verbindung bringen kann. Ich finde, der Typ sieht wirklich so aus wie sonst kein Mensch auf der Welt. Also, verstehe ich überhaupt nicht. Mensch, jetzt muss ich doch mal... Das könnte eine Version von Stefan Raab sein, wenn man, wie gesagt, dieses Gebiss beachtet. Ich finde das sehr bedrohlich, sein Gebiss. Ja, das hat er sich auch deswegen gemacht, um so eine gewisse... Ja, der kriegt das ist so schwer, das Gebiss, wenn du mal drauf achtest. Der kriegt ja die Fresse überhaupt nicht mehr auseinander beim Reden. Ja. Da sind wahrscheinlich so kleine Gewichte an den Backenzähnen befestigt. Ich glaube, der hat denselben Zahnarzt wie Robert Geis. Geis? Ach, Robert! Ja, genau, wie Robert Geis hat der, glaube ich. Der hat ja auch so Zähne. Ich glaube, die sind beim selben Zahncoiffeur. Aber jetzt nochmal. Immer wenn ich ein Interview von Martin Joker Kind sehe, dann fühle ich mich als Mensch, der jetzt gar nicht so weit weg wohnt von der ABD-HDI-Arena, fühle ich mich immer gar nicht so schlecht aufgehoben. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke immer, alles, was der macht, das ist das Beste für den Verein und der ist nicht unbedingt dumm. Ich habe genau das Gegenteil. Ja, genau, das wenn ist ich, okay. Das, ich, also bei mir ist das genau das Gegenteil, wenn ich den sehe. Ich denke immer so, sag mal, der ist doch völlig inkompetent. Aber ich weiß nicht, warum. Also ich habe jetzt natürlich hier auch nicht so den Draht. Ich finde, der verkörpert so ein bisschen, wenn er was erzählt, dann denkt man, ja Mensch, der Papi hat was erzählt, so, das muss erstmal sitzen, das stimmt erstmal so. Weißt du? Irgendwie. Also für mich ist ein Präsident immer irgendwo so ein bisschen der Patriarch des Vereins. Der muss noch nicht mal unbedingt Ahnung von Fußball haben. Richtig, ja, richtig. Der muss Strahlkraft haben. Ja, richtig. Und wie Ricky eben schon so treffend sagt und wie wir auch gemeinsam schon vor uns gemerkt haben, er sieht einfach komisch aus. Und das Schlimme dabei ist auch noch, er wirkt auch genau wie Martin Bader halt, und vielleicht ist auch deswegen das wieder ein Argument, er wirkt auch nicht sympathisch auf mich. Im Gegenteil, er wirkt bedrohlich auf mich. Und er wirkt, also das Erste, was mir einfällt bei ihm, ist immer, das ist bestimmt ein schlechter Chef. Und er ist ja nun mal halt Chef. Ja. Das geht mir übrigens beim Tönning auch so. Ich denke auch immer so, der ist doch... Bei wem? Bei dem Tönning von Schalke. Tönnies. Nee, Tönning darf man zu ihm sagen, hat er mal gesagt. Wenn man ihn hat kennt. Er mal gesagt, aber erst, wenn du eine Wurst vor ihm gegessen hast. Wie viel Kohle wir, unser Laden schon in Tönnies Schweinefleisch gepumpt haben. Was ist denn jetzt los? Ja, super. Sie hat die 7 fertig geschrieben. Also ich dachte, die erste Note gekriegt. Da hätte ich mir aber Gedanken gemacht. Er lacht. Ja, also... Ja, also jetzt Tönnies ist aber auch so einer, ja, das stimmt. Das ist auch so ein komischer Typ. Kennt ihr vielleicht diesen Ausschnitt, als er beim Doppelpass gesungen hat? Nee, ich möchte es aber auch gar nicht kennen, weil das ist so, das ist dieses typisch aufgesetzte Cheap Props irgendwie ziehen dann auch bei solchen Leuten irgendwie. Cheap Props zieht Tönnies sowieso grundsätzlich immer. Ja, das stimmt wohl. Also ihr seid auch der Meinung, dass Bader, seid ihr eher der Meinung, Bader sollte erstmal arbeiten und mal gucken, was draus wird? Oder denkt ihr auch, naja gut, das wird wahrscheinlich... Er wird an Erfolg und Misserfolg gemessen. Ja, das ist es halt. Ja, also da gibt's ja keine zwei Meinungen. Genau. Heute gab es ein Zitat von ihm, er will alle Eventualitäten ins Auge fassen. Mhm, wie sieht's denn aus? Abstieg. Du meinst diese negativen Eventualitäten. Okay? Da muss man ja gleich mal sagen, so eine Aussage, das ist ja jetzt auch nicht, wenn du es gerade so sagst mit Abstieg, ich meine, die sind jetzt nach dem 7. Spieltag Letzter. Ich finde da, also alles andere wäre Schwachsinn. Er muss es ja mit in Betracht ziehen, dass diese Mannschaft absteigt. Also ich finde, da lehnt er sich nicht zu weit aus dem Fenster, sondern das ist ganz normal. Du guckst auf die Tabelle, Hannover ist Letzter, hat mit den schlechtesten Fußball gespielt. Wenn er sich da hinstellt und sagt, nee, also über Abstieg denke ich nicht nach, da mussten eigentlich direkt wieder entlassen. Also ich finde aber auch gerade dieser Fakt, dass Bader nur einen Vertrag bis 2018 erhalten hat, da denkt man sich doch auch, hey, ich denke, der soll jetzt aufgebaut werden als großer Nachfolger von Martin Kind und hat so viele Posten und dann nur bis 2018, 3 Jahre? An diesen Verträgen würde ich mich nicht lange aufhalten. Aber ist das nicht ein Zeichen? Du kannst ihm ja auch einen Vertrag bis 2028 geben. Ist ja scheißegal, wie valide dieser Vertrag ist. Ja, aber du hast das Problem, dass solltest du ihn entlassen, du dann auch diesen Vertrag auszahlen musst. Richtig, ja, richtig. Und deswegen finde ich diese 3 Jahre, das finde ich okay. Das ist aus meiner Sicht auch erstmal dann... egal wo es jetzt mit Hannover hingeht in dieser Saison, genügend Zeit, um ein gewisses Konzept vorzulegen und, sag ich mal so, dass sein System, nicht auf das Spielerische bezogen, sondern einfach sein System in Verein zu führen oder ja überhaupt seine Idee dahinter, was er da vorhat mit Hannover, durchzudrücken. Und nach 3 Jahren kannst du dann entweder sagen, gut, ja, wir verstehen, was er vorhat, es funktioniert, oder eben nicht. Aber wenn du jetzt da 6-7 Jahre Vertrag mit ihm abschließt, und dann kommst du wirklich in diese Situation, dass du sagst, nee, wir müssen uns trennen, warum auch immer, dann hast du da so einen riesen Vertrag an der Backe. Also ich finde 3 Jahre. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja. Aber die haben auch vielleicht aus Fehlern gelernt oder, ja, ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, dieses Geschäft heutzutage, das ist so schnelllebig, das ist ja meistens so, dass die viele Positionen einfach nur so 2-3 Jahre noch bekleidet werden und dann wechselt da ein Trainer oder ein Manager oder jetzt hier in dem Fall, was ist der Sportvorstand oder Leiter, Abteilung Sport oder weiß der Kuckuck, sowas wechselt ja wirklich relativ schnell heutzutage und ja, ich finde das eigentlich jetzt nicht weiter schlimm, dass er da nur 3 Jahre unterschrieben hat. Aber warum kommt es denn so weit, dass dann noch ein Sportdirektor dazu gemacht wird? Also sonst ist doch Martin Bader eigentlich auch jemand, der diese Position mit bekleidet, oder nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Und da soll wirklich der Ding... Ich habe was vom Kreuzer, Oliver, gehört. Ja. Das ist ja ein Skandal. Ja. Also schwierig, es ist schwierig einzuschätzen, weil Hannover, da fällt mir jetzt auch niemand ein, den du von früher da mit einbeziehen könntest, großartig. Also... Gibt es da irgendwelche Leute, die bei euch im Umfeld dann gehandelt werden? Irgendwelche Spieler oder ja, Persönlichkeiten Pfeifen, von früher? Das sind Siebers oder sowas, aber das ist jetzt Torwarttrainer, aber das sind alles jetzt keine großen Ikonen. Nee, Schatzschneider oder sowas. Ihr habt halt nicht so, jetzt ist schwierig natürlich Hannover mit Bayern München zu vergleichen, aber wenn du halt siehst, wie Bayern München vorgeht, Spieler, die da lange mit im Verein gespielt haben, die halt einfach viel für den Verein als Spieler getan haben, werden dann immer auch gleich einbezogen für die Zukunft. Und das sowas gibt's, glaube ich, in Hannover auch großartig gar nicht. Spieler, die wirklich für den Verein stehen. Und mir fällt wirklich spontan kein Spieler ein aus den letzten 10, 15 Jahren, der mir im Gedächtnis geblieben ist von Hannover. Tanne Tarnath soll wohl langfristig mal bei Hannover irgendwas machen. Aber auch da klingelt für mich zuerst Bayern und Karlsruhe und dann Hannover. Also weißt du, es ist halt einfach niemand da. Ja, der noch am ehesten, stimmt. Das war, glaube ich, auch eine Luftpumpe, der Typ. Ja, klar, aber ich meine, dann passt es ja dann. Da würde er sich nahtlos einfügen in das, ins System, da fällt dir richtig. Aber wo du gerade angesprochen hast, dass Bayern so viele Altstars in den Vereinen installiert, ist es umso verwunderlicher, dass einer der größten Charakterköpfe nicht installiert wurde, Oli Kahn. Ne? Findet ihr das nicht komisch? Ich glaube schon, dass der gar nicht so ultimativ keine Ahnung hat vom Fußball. Ich finde es seltsam, dass er noch nicht integriert wurde, aber ich glaube, dass jede Position, die ihm bisher vielleicht auch schon angeboten wurde, einfach zu gering für ihn. Ja, ja. Weil was stellst du dir denn vor, wie er hätte jetzt schon integriert werden können? Als Jugendkoordinator stellt sich Oli Kahn bestimmt nicht zur Verfügung. Nee, das glaube ich auch nicht. Man muss vielleicht auch immer berücksichtigen, ob er überhaupt Interesse hat an so eine Position. Ja. Kann auch sein, dass er sagt, ich möchte einfach erstmal nichts mehr mit Fußball, also in der Hinsicht, dass ich da irgendwelche Ämter ausführe, zu tun haben. Ich möchte ab und zu mal als Experte, sage ich jetzt mal, meinen Mund aufmachen können und ansonsten will ich einfach nicht jeden Tag mit Fußball zu tun haben. Kann man auch, weiß ja auch gar nicht, was der so privat macht. Ne? Bei diesen ganzen Leuten weiß man ja nicht, was sie so privat machen. Und wenn sie dann auch genug Geld angespart haben, das heißt vernünftig mit ihrer Kohle umgegangen sind, die sie dann in dem Fall sogar bei Bayern München verdient haben, was dann nicht zu wenig gewesen sein scheint, dann können die auch davon leben. Und vielleicht hat er auch, wie du schon sagtest, einfach keinen Bock momentan, ne? Irgendwas anderes zu machen. Muss man auf jeden Fall mit einbeziehen. Aber wie gesagt, ich glaube eher, dass es daran liegt, ich glaube schon, dass er das machen würde, weil er auch der Typ dafür ist. Aber jede Position, die ihm wahrscheinlich bisher angeboten worden ist von Vereinen und so weiter, war ihm wahrscheinlich zu gering. Und ob er sich dann einen Gefallen tut, wenn er jetzt sagt, er geht zu einem Verein, der gerade einen Sportdirektor oder irgendwas sucht, nimm mir da Hannover 96, das glaube ich auch nicht. Das würde eher seinem Angesicht schaden. Ja, das würde ich auch nicht machen. Also das. Nee. Das ist halt der Titan, der bleibt da auch. Und ich meine, alleine durch diese Art und Weise, wie er sich jetzt präsentiert, heißt in Werbung und auch als Experte, auch wenn es manchmal so rüberkommt, als ob er einen Clown gefrühstückt hätte, glaube ich schon, dass er an Reputation schon zunimmt dadurch. Es ist auch eher selten, dass Torhüter später dann irgendwelche großen Ämter bekleiden. Also wenn ich jetzt mal so überlege, die großen Torhüter, die wir so hatten in Deutschland, die, klar, Torwarttrainer, das machen viele, aber als Trainer, war doch mal Torhüter, der jetzt Trainer irgendwo ist, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist Chisude auch irgendwo Trainer, meine ich? Aber auch als Manager oder so. Vicente Lizarazu, der ist in der Liga-Trainer. Ja, aber war ja selten ein Torwart, glaube ich. Weißt du, was der im Training alles mal so gemacht hat? Lothar eine reinhauen, das weiß ich noch. Lothar heißt er. Ja. Ja. Ein Trainer, ein Torwart, der irgendwo Trainer wurde? Nee, das gab's schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir häufig Trainer in Position eines Managers wiedersehen. Da liegt dann auch die Scheinkraft. Torhüter als Trainer oder als Manager irgendwo wiedersehen. Da liegt dann halt wirklich diese Scheinkraft hinter, weil wenn du so ein Spielmacher warst und so weiter, dann bist du immer in aller Munde gewesen. Der Torhüter, nehmen wir da mal auch als Beispiel Sepp Maier oder sowas, der sicher in seiner Zeit immer in aller Munde war, hat trotzdem nicht die Strahlkraft, die dann der Franz Beckenbauer oder irgendwas hatte. Ja, ich glaube auch, also sehe Oli Kahn jetzt auch nicht unbedingt als Trainer, sondern eher sowas wie Maxi Eberl, war ja auch Torwart, ne? Ja, also auf jeden Fall von der Torausbeute her, da gebe ich dir recht. War der nicht Torwart? Ja, genau. Und nee, war er nicht. Der war nicht Torwart? Natürlich war Maxi Eberl Torwart. Ach, jetzt hör doch mal auf. Der war nicht Torwart? Ja, der war Torwarttrainer, bevor er Präsident wurde. Oder? Nee, sag mal, jetzt vertue ich mich, ich google das jetzt weg. Bist du doof oder was? Was? Der hat doch selbst bei Bayern gespielt. Jetzt stell dich doch nicht so doof an. Jetzt guckst du. Ich dachte immer, der wäre Torwart gewesen. Ja, er war immer hinten weit drin, das ist richtig. Aber nicht als Torwart, sondern eher als... Hat er nicht in der Innenverteidigung gespielt oder war der Außenverteidiger? Ja, Außenverteidiger. Außenverteidiger, echt? Also, Torwart war er definitiv nicht. Aber das ist vielleicht ein gutes Thema mit Maxi Eberl, weil der ja angeblich an Herrn Weinzierl so ein bisschen backern würde. Ja, komisch, ne? Ach, Ich glaube aber, dass das alles ein bisschen aufgepumpt ist. Da habe ich jetzt mal, um die Brücke zur Champions League zu schlagen, Potsche, da habe ich jetzt mal eine Frage an dich, eine kontroverse Frage. Jetzt halte ich mal fest. Ich warte doch mal, ich finde das wahnsinnig interessant mit dem Weins hier. Ja, aber da kommen wir doch jetzt zu, warte doch mal. Potsche, wie heißt der aktuelle Trainertyp? Wie heißt der? Schubert. Olaf Schubert, so. Der, ich kenne, habt ihr noch nie was von gehört von dem Typen? Der war schon bei St. Pauli Trainer und so. Das ist ja schön für ihn. Ja, gut, okay. Potsche, jetzt die Frage an dich. Ja. Wo ist das Problem? Denn es läuft ja, auch wenn es erst nur zwei Spiele vergangen sind und auch in der Champions League lief es ja jetzt nicht ganz, sportlich lief es ja nicht ganz so schlecht. Ja. Warum nicht den Olaf Schubert behalten und mit dem einfach jetzt sagen, komm, Mensch, du bist jetzt nicht der große Name, ist ja egal, wir versuchen es mit dir. Wo ist das Problem? Braucht ihr jetzt anscheinend wirklich einen großen Trainernamen, einen großen Star, weil ihr jetzt der große Borussia Mönchengladbach FC seid, die in der Champions League spielen und, also, weißt du? Also, die Frage halte ich für Quatsch, weil... Das finde ich schon mal gut. Es ist einfach so, dass also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass ein Mensch, der die U23, der eingestellt worden ist, um die U23 zu trainieren, gleichzeitig von heute auf morgen genau die Qualitäten hat, die du vorher in Lucien Favre gesehen hast. Ich glaube auch, und da gebe ich dir recht, dass da ein bisschen Strahlkraft, um das Wort wiederzunehmen, fehlt, die da vielleicht gesucht wird, die da auch ein bisschen gehofft wird, dass da der Erfolg raus entsteht. Aber ich glaube einfach, dass es das falsche Signal wäre, nach wirklich erfolgreichen Jahren zu sagen, ja, wir versuchen jetzt diesen Weg. Ich halte von diesem Weg nämlich überhaupt nichts. Ich glaube, dass du durch einen Trainerwechsel immer dieses Momentum hast. Und das haben sie jetzt im Moment anscheinend auch. Dass du da wirklich irgendwie denkst, sie müssen sich alle neu präsentieren, bla bla bla, und darum wollen sie sich aufdrängen. Und der Moda Hut, der macht das ja so toll, da furzt sich drauf. Ich will da einen richtigen Trainer haben bei Borussia, weil einfach aus dem Grund, wenn wir uns in der Champions League präsentieren mit einem Trainer, wo du sagst, dass du noch niemals was davon gehört hast, dann finde ich das irgendwo sogar ein bisschen peinlich. Das hat nichts mit der Arbeit von Schubert oder so zu tun, das macht er ja ganz gut. Aber ich möchte als Fan gerne einen vernünftigen Trainer da haben, der eine vernünftige Reputation hat. Und wenn es nicht Peter Neururer ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, dass ein Trainer immer an seinen Erfolgen gemessen werden sollte. Und die hat Olaf Schubert. Eindeutig. Nee, das ist echt, das heißt, was Chris sagt, das verstehe ich auch nicht. Du hast einen Trainer, der offensichtlich mit der... ist doch scheißegal, ob der... Wen interessiert's? Hauptsache, es läuft. Ich meine, so hat Jogi Löw sich einen Namen gemacht. Wer hat Jogi Löw auf dem Zettel gehabt, bevor er VfB-Trainer war? Kein Mensch. Man hat halt gesagt, so hier, der übernimmt jetzt erstmal und dann lief's und dann war er Trainer beim VfB und es hat funktioniert. Und ich verstehe das auch immer nicht mit diesem, ja, wir brauchen aber dann einen bekannten Namen. Ja. Ich weiß, dass das Umfeld das immer erwartet. Hier in Stuttgart wurde ja auch also wirklich alles gehandelt, als es dann hieß, wir suchen jetzt einen neuen Trainer und dann wurde es nur der Zorniger. Genau, so ein Gurken-Move war das aber auch mit Trapattoni. Ja, absolut. Da wird halt dann ein großer Name erwartet. Da muss jetzt ein großer Name. Nee, da muss jemand kommen, der mit dieser Mannschaft arbeiten kann. Und aktuell funktioniert das relativ gut. Und wenn er jetzt, sag ich mal, in den letzten Spielen, weiß ich nicht, nur einen Punkt geholt hätte oder so, dann können wir uns darüber unterhalten, dass es vielleicht wenig Sinn macht, den da hinzusetzen. Aber selbst gestern gegen Man City hat die Mannschaft gut gespielt und hat sich dann, ich will nicht sagen selber geschlagen, aber es war halt unglücklich, wenn der erste Elfer reingeht und man in der letzten Minute... Die waren nicht abgewichst genug für die große Bühne. Einerseits ja, aber andererseits wirst du halt auch in der Bundesliga für solche Sachen bestraft. Wenn du da einen Elfer nicht machst und in der 88. Minute so blöd faulst, hat das, glaube ich, wenig mit der Klasse von Manchester City zu tun, sondern eher mit einer gewissen Naivität. Also da muss man sich als Spieler einfach ein bisschen cleverer verhalten. Das ist jedenfalls meine Meinung. Aber ich finde, du solltest diesem Trainer die Möglichkeit geben, ja, nachdem er jetzt erfolgreich war, hier vielleicht weiter zu arbeiten, wenn du nicht eine bessere Alternative findest. Klar, wenn du jetzt einen Trainer verpflichten kannst, der aus Sicht von Maxi Eberl dafür sorgt, dass Gladbach nochmal, auf Platz 5 kommen könnte in dieser Saison, dann, ja, go for it. Aber ich finde das, ich sehe das ganz genauso wie du, Ricky. Ich finde diesen neu gewonnenen, sehr oder höchst problematischen, unsympathischen Gigantismus, der da in Gladbach stattfindet. Das ist überall die Champions League. So, Chris. Ja, ist mir ja egal, ob es überall so ist. Jetzt ist es aber gerade in Gladbach so. Naja, aber das, du tust ja so, als wäre das damit zu tun, dass Gladbach erfolgreich ist und deswegen würden sie jetzt so handeln. Ja, richtig. Aber das würden die genauso machen, wenn sie jetzt, sag ich mal, nicht in der Champions League spielen würden. Da würde genau das Geschrei nach dem Trainer losgehen, der Name. Aber wo ist denn das Problem, einfach hier Champions League zu spielen, Dritter zu werden oder so und mal eine ruhige Kugel zu schieben? Sehe ich genauso. Muss man denn immer da gleich, also ich finde diesen, wir sind ja auch diese Aussagen von dir, Pocho, dass wir müssen mit breiter Brust da in die Champions League gehen und in die Bundesliga, wir müssen wieder Euroleague, Champions League erreichen und sowas, das kann man definitiv so sagen und anhand der letzten Saison ist das auch eigentlich richtig, sowas zu sagen, aber ich finde, wenn man das zum ersten Mal erreicht hat, nach 36 Jahren oder was weiß ich, sollte man da eher mal die Fresse halten. Also tut mir leid, Pocho. Also aber Fresse halten werde ich trotzdem auch nie tun. Also von daher hast du da leider verloren. Und, ich würde... Nein, aber ich verstehe ja das Argument, was du bringst. Und es gibt ja auch Argumente, die dagegen sprechen, nur von großen Namen zu handeln, auch in der jüngsten Vergangenheit bei Gladbach, wenn man da von Schwanzanwalt oder wie er umgangssprachlich heißt, Dickadvokat aus. Der Witz wird nie immer weitermachen, den Witz. Der ist einfach so lustig, immer wieder bringen. Aber er ist wirklich gut. Gut. Ja, aber das war auch ein großer Name, der einfach nicht funktioniert hat, der dann auch Spieler geholt hat, die einfach nur zu ihm, die er wollte und so weiter mit Morey und wer da alles bei war. Aber ich glaube einfach, dass jetzt so einen unerfahrenen Trainer zu installieren, und er hat ja wirklich nicht die Erfahrung auch, und jetzt meine ich, rede ich nicht nur davon, was er ausstrahlt oder so. Ich glaube einfach, dass du würdest ja auch, was würdest du denn sagen, wenn zum Beispiel, und jetzt sag nicht, das ist ein ganz anderes Thema, wenn Pep Guardiola geht und da wird auf einmal der Jugendtrainer von der U23 jetzt genommen, der da gerade Trainer ist. Ja. Luca, Hermann Gerland ist plötzlich Trainer beim FC Bayern. Pep geht, Gerland kommt, hat Erfolg. Würdest du sagen, ja, mach mal mit dem Gerland, oder würdest du sagen, nee, da muss schon, also da muss schon. Also der Olaf Schubert, so schöne Flanell-Polunder, der auch anhat, ist ja nun schon etliche Jahre jünger als so eine Geschichte wie der Tiger. Also ich weiß jetzt nicht, ob das, also es ist jetzt wirklich eine schwierige Geschichte, das zu vergleichen. Wenn, aber was hat das mit dem Alter zu tun? Du sagst ja selber, es kommt auf die Erfolge drauf an. Richtig, oh mein. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine langfristige Lösung ist. Denn beim FC Bayern sucht man wirklich immer nur Trainer, die jetzt nicht unbedingt 1, 2, 3 Jahre funktionieren, sondern auch darüber hinaus. Ja, warum darf ich das denn dann bei meinem Verein nicht erwarten? Wenn du sagst, die Aussage ist scheiße. Das frage ich mich dann halt. Ja, wieso fragst du dich das? Ja, nach der Aussage, die du gerade getätigt hast, frage ich mich, warum du als Fan des natürlich großen FC Bayern München sagen darfst, ich darf mir dieses erfolgreiche Trainerbild bei mir, meinem Verein wünschen, und ich darf es nicht? Nur weil er Erfolg hat? Jetzt hast du mir durch diesen Move zu sagen, ja, das ist eine ganz andere Geschichte, hast du natürlich dir den Ball so weit vorgelegt, dass ich da gar nicht mehr rankomme, weil das halt wirklich schon eine andere Geschichte ist. Willst du mal, ich möchte dich mal sehen, wenn bei Real Madrid der dicke Klops da zurücktritt und da... Gut, okay, Moment, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, dann würde wahrscheinlich interimsmäßig Zinedine Zidane das Ding schippern. Und das würde dir wahrscheinlich noch sagen, okay, das ist eine geile Nummer, aber... Ja, das hast du aber der Galionsfigur, also Zinedine Zidane. Ja, ne? Also was hast du halt bei Bayern nicht so, aber... Also ich finde, das ist schon relativ schwierig zu vergleichen. Pep Guardiola geht, Lothar Matthäus wird neuer Trainer. Nee, das kannst du nicht vergleichen. Nee, das kannst du nicht vergleichen. Der kommt nicht aus dem Verein in dem Moment. Also es ist halt keine Lösung, um einfach mal den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Du musst schon jemanden aus dem Verein nehmen. Mhm. Also das ist, ich weiß nicht, wer ist ein U21-Trainer beziehungsweise Trainer der zweiten Mannschaft? So ein Holländer, muss reichen. Ja, also wenn der dann, ja, im Endeffekt ist es so, wenn der dann plötzlich kommt und übernimmt den Verein, es läuft so. Von mir aus lasse ich mir das auch gefallen. Würdest du dann sagen, ist okay? Oder dann würde ich natürlich sicher? Hundertprozentig würde ich damit zufrieden sein, wenn der Verein Erfolg hat. Dann ist wieder scheißegal, wer da auf der Bank sitzt. Wie ist denn natürlich, der Vogel, der... Pep Guardiola natürlich eine unfassbare Strahlkraft. Zum einen für Spieler, die zum Verein kommen, zum anderen bei PKs und sowas. Also merkst du natürlich der direkt, Trainer, dass ich habe es mal nachgegoogelt, um das hier kurz zu erwähnen. Der Trainer der zweiten Mannschaft heißt Heiko Vogel. Den kennt keine alte Sau. Heiko Vogel ist Trainer der zweiten Mannschaft von Bayern München. Stimmt aber so nicht ganz. Das steht aber hier so drin im Internet. Und dann stimmt das wohl ganz. Trainer Heiko Vogel. Mannschaft 2, FC Bayern München. Spielt in der Regionalliga Bayern. Ja, ist richtig. Ja, und Heiko Vogel ist da der Trainer. Und der Co-Trainer ist Gerd Müller. So. Und ja. Rainer Ulrich auch noch. Der macht auch noch. Und Danny Schwarz ist auch noch Co-Trainer. Das ist ja Wahnsinn, das ist mehr Co-Trainer als Spieler. Und Walter Junghans ist Torwarttrainer. So. Itis Fitnesstrainer, Johannes Wieber. Da sind sie. Der Scout, Jürgen Jung. Physiotherapeut, ja. Stefan Müller. Jürgen Jung ist auch dabei. JJ. So. Moritz Renker, Physiotherapeut. Betreuer, Hans Plank. Und Trainer, Chris, da kommst du nicht drum rum. Seit 1.7.2015 im Amt. Heiko, the Guck, Magic seit One. Seit 1.7. ist der erst, siehst du? Heiko ja, Vogel. Man nennt ihn auch The Bird. Birdman. Ja, der kam, war früher in Basel, hat dann die U19 trainiert, war Nachwuchskoordinator bei den großen Bayern für ein Jahr. Nee, ist nebenbei ja noch, sehe ich gerade, Nachwuchskoordinator. Der ist seit dieser Spielzeit Nachwuchskoordinator der Bayern und Trainer der zweiten Mannschaft. Ich dachte, das macht Martin Bader alles noch nebenbei. Das, ja, ich glaube, der setzt sich da so eine Maske auf und hat sich einfach Heiko Vogel genannt. Martin Bader, The Phantom ist das. Aber man muss ja sagen, richtig berühmt geworden ist ja unser Vogeltrainer mit dem Film Die Welle, ne? Ja, und er hat 2012 die Schweizer Meisterschaft mit dem FC Basel geholt. Szenen, ne? Das ist der mit den schlechten Zähnen. Das ist, und jetzt sage ich dir noch was. Er ist auch Schwabe. Ja, echt? Ja. Die unterwandern der. Die Schwaben, die sind überall. Die sind wie früher. Gab es bei euch ein Intermarché? Nee, ey, also, ich hab, warte mal. Bei uns gab's ein Intermarché. Ja, und das Dürkheim, war ja nicht lange, Moment, das wie so eine französische Besatzungszone eine Zeit lang, als die ganzen Famcars und so weiter kaputt gegangen sind. Aber dafür bist du wahrscheinlich noch zu jung, Chris. Ist Bad Dürkheim, ist das die Pfalz oder ist das noch Baden-Württemberg, ist jetzt hier gerade die Frage. Fragst du die Falschen? Scheinbar. Ja, aber Rheinland-Pfalz, es ist Rheinland-Pfalz, er ist doch kein Schwabe, er ist Pfälzer. Ach, ein Glück. Um den Kreis rund zu machen. Du verstehst doch, dass da irgendwo auch die Nacherfolgen, die wirklich in den letzten Jahren gefeiert worden sind, nach diesem unrühmlichen Abschied von Lucien Favre, dass da auch als Fan natürlich dahinter steckt im Kopf, da muss ein vernünftiger Trainer hin. Andererseits, und das sage ich auch genauso unterstrichen, ich wüsste nicht wer. Aber es ist halt Schwachsinn, diese Aussage. Deswegen verstehe ich, Chris, ich verstehe dich, Pocho, aber die Aussage ist Schwachsinn, dass es ein anderer Trainername daher muss, nur um des Namens willen. Und man sagt, ja, der Schubert, der macht das zwar gut, aber ist halt nicht der Name, den wir da wollen. Das ist eigentlich Schwachsinn, denn es sollte eigentlich darum gehen, was erreicht dieser Mann mit den gegebenen Möglichkeiten. Und ich gebe dir aber recht, dass natürlich dieser Push, sage ich mal, wenn ein Trainer geht, ihm hier geholfen hat. Aber es gibt ja diese Statistik, die wahrscheinlich jeder kennt, dass unterm Strich diese Trainerwechselgeschichten eigentlich nichts bringen. Also da gibt es ja immer wieder diese Statistiken, die eindeutig belegen, es bringt nichts. Und man hat dann trotzdem immer das Gefühl, ja, hier, das bringt doch was. Aber ich glaube, das sind halt Einzelfälle und an die kann man sich halt eben dann erinnern. Und ich glaube, Pocho, ihr seid gar nicht so schlecht beraten, wenn ihr so einen Jürgen Vogel, Quatsch, Olaf Schubert da als Trainer nehmt und so ein bisschen wieder mal zurückrudert und auf den Teppich kommt. Nehmt da nicht jetzt gleich wieder. Das sind interne Querelen hier bei 4 Ecken 2-11, die kommentiere ich einfach mal. Ich merke das doch schon, dass ihr an Pep Guardiola beißt. Also nur hör doch auf. Zu euch würde der Zorniger passen. Ihr habt wenigstens das spielerische Material für sein System. Ja. Naja, das funktioniert ja auch momentan nicht ganz gut. Also von daher. Also was ich da am Samstag gesehen habe, hat das ganz gut funktioniert. Boah, ja, ich gebe dir recht, dass das in den letzten 2 Wochen ganz gut funktioniert hat, aber auch das kann ja auch nur ein Fegefeuer sein. Ne? Also aber es gibt doch gar keinen Grund für Zorniger zu gehen, denn das System funktioniert doch. Am System liegt es nicht, absolut richtig, Boccio. Nee, aber du musst das schon richtig sagen, bitte. Also ne, am System liegt es nicht, auf Hochdeutsch klingt da echt nicht so gut. Ja. Aber egal. Nee, aber ich glaube, dass irgendwann dieser Moment kommen wird, wo du in Gladbach wahrscheinlich irgendeinen Namen von, wie es auch in den letzten Wochen war, von irgendeinem Trainer aus der französischen ersten Liga hörst und so weiter und der bringt dann auch nicht viel mehr. Und schlussendlich kann man vielleicht wirklich drüber nachdenken zu sagen, man muss einfach den Erfolg oder den Misserfolg erwarten. Das Weinziel-Ding, das hat ja der Reuter schon abgewiegelt, ne? Da braucht der Maxi Eberl sich gar keine falschen Hoffnungen machen. Ich glaube, das hat auch gar keiner gemacht. Ich glaube, das hat überhaupt niemand gemacht. Kann gut sein, ja. Aber ich glaube, du, wenn der Weinziel zu Gladbach kommen würde, da. Ja, er hat doch Vertrag bis 2019. Ah, also bis Ende nächstes Jahres oder sonst irgendwas. Der hat da noch voll langfristig Vertrag. Und ich glaube dem auch, dem Jensen Button, dass er da irgendwie wirklich zu seiner Mannschaft steht und so weiter. Das glaube ich auch hundertprozentig. Natürlich auch. Wäre das ein Trainer, der da irgendwas ja, ganz cool wäre, den ich ganz cool finden würde. Aber da gibt's bestimmt auch noch andere. Aber das Problem im Moment ist halt, dass es natürlich auch ein Zeitpunkt ist, wenn dein Trainer als erstes sozusagen geht, dann ist auch überall anders noch kein Trainer gegangen. Ja, sicherlich. Ja. Und du hast natürlich auch, wenn du nach England guckst, auch Vereine dabei, die im Moment auf Plätzen stehen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Geistert denn da nichts durch die Gazetten in Gladbach und Grevenbroich? Kein Name außer Weinzierletz. Ich glaube, das ist wirklich ein Scheiß. Ich mach das jetzt mal live. Ich gucke jetzt mal in meine Gazette rein und guck mal, ob da was steht. Was ist das, der Express oder was? Nee. Ich guck da mal rein. Aber ich habe da einmal, wie gesagt, einen französischen Trainer gehört, der irgendwie eine französische Mannschaft in die erste Liga geführt hat, aus der Oberliga da gemacht. Habe ich aber noch nie was von vorher gehört. Und natürlich ist wieder das Elber-Drama Hauptthema, ne? Gute das Elber? Ach so, das Elber. Ich dachte schon, Giovanni Elber ist als Trainer im Gespräch. Auch. Ich bin mal bei einem Spiel gewesen, wo ich ihn wirklich gesehen habe, allerdings auf der Tribüne. Er war ja mal in Diensten von Borussia Mönchengladbach, das darf man nicht vergessen. Ne? Na klar. Und der Tagesspiegel fasst es natürlich richtig zusammen. Gute Haltungsnote, blöde Niederlage. Ja. Aber in den letzten Tagen, da muss doch irgendwo mal was gerüchtet worden sein. Das gibt's doch gar nicht. Was denn bei den Lungen zum Blätter? Gar nichts. Nein. Also nichts, das mir jetzt so direkt unter die Augen gekommen wäre. Der Eber hat das ja auch gleich bei der Pressekonferenz gesagt, dass man sich Zeit lassen wird. Und ich denke mal deswegen, und weil Schubert Erfolge hatte, ist es da erstmal ruhig geblieben. Das spielt denen natürlich auch in die Karten. Wenn du jetzt natürlich alles verloren hättest, auch unter Schubert, dann hätten sie natürlich ganz schnell was anderes präsentieren müssen. Cool wäre auch, wenn einfach Favre zurückkommt, wenn jetzt der Schubert noch mal 4, 5 Spiele gewinnt. Da gab's ganz tolle Meldungen, dass auch über Twitter, die das so ungefähr geschrieben haben, dass Eberl und Favre sich unterhalten haben, dass er dann gesagt hat, ja, ich komme jetzt halt wieder, danke hier Olaf Schubert, aber jetzt komme ich dann auch wieder. Das wäre ein geiler Move. Aber heißt der jetzt wirklich Olaf Schubert? Ja. Pocho? Daniel Schubert heißt. Der heißt wirklich Olaf Schubert. Ich heiße ja Olaf Schubert. Comedian. Ach Quatsch, echt? Ja. Ach nein. Ich hab das geraten mit Olaf Schubert. Der Chris ist völlig, der ist, hat keinen Wert mehr mit dem. der ist so ballerballer, der Typ, ey. Wieso das denn? Weiß ich doch nicht. Ich wusste ja nicht mal, dass er Schubert heißt. Er heißt André, verdammt. André Schubert. Mein Gott. Meinst du nicht, dass wenn er Olaf Schubert heißen würde, dass schon irgendjemand mal einen Witz darüber gemacht hätte? Ich hätte euch das geglaubt. Ich weiß nicht, ich wusste nicht mal bis gerade, dass er Schubert heißt. Das ist André Schubert. Wer kennt ihn nicht? André Schubert. Also ich fühle mich da jetzt gar nicht getrollt von euch. Ich kannte den Namen. Ach was, du fühlst dich jetzt auch noch getrollt von uns. Nicht betrollt. Ich bin da ganz komfort. Oh la la. Und rat mal, André Schubert ist natürlich Schwabe. Hat aber den Trainerlehrgang als, wie es irgendwie bei jedem Trainer ist, der neu installiert, als Lehrgang bester abgeschlossen. Ja. Auch. Gibt jede Woche, glaube ich, einen Lehrgang. Ich glaube auch. Korkut auch. Ja, eben. Ja. Aber die sind alle irgendwie, genau, sowas wäre ganz schlimm. Sag mal, schielt der André Schubert eigentlich? Schielt der André Schubert eigentlich so ein bisschen? Ich finde, der sieht eher ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen, ist es das? Du meinst Marshmallow-Mann. Meister Popper meinst du? Ja, du bist auch Meister Popper. Der passte halt gut eine Zeit lang hier zu St. Pauli und so, weil da nur so Leute mit dieser Frisur hinkamen, ne? Fronzek, der. Ah. Fronzek ist auch ein Comic Relief, der Typ. Also, dass der professionell eine Bundesliga-Mannschaft leiten kann. Darf. Darf, ja, stimmt, nicht kann. Stell mir mal vor, wie so eine Doppelspitze aussehen würde mit Fronzek und Neuruhr. Das wäre einfach ich großartig. Ich freue mich schon. Die beiden, wenn die Bayern trainieren würden, das würde ich so geil finden. Das ist einfach die zwei in der Bundesliga und in der Champions League als Trainer gespannt bei Bayern München. Ich freue mich schon auf Samstag, wenn Bremen gegen Hannover spielt und da auf der Bank Martin Kind, Martin Bader und Fronzek sitzen. Das Triumvirat der Kompetenz. Das wird großartig. Ich glaube, die machen auch so einen Podcast bald in Hannover hier. Ja, ich meine, mehr werden sie danach nicht mehr fähig sein. Ne? Der Bader setzt sich da nicht hin. Da ist der sich viel zu fein dafür. Der setzt sich nicht neben Fronzek. Der sitzt auf der Langnese-Tribüne und isst dann ein Cornetto. Mit dem möchte er nicht gesehen werden. Das hat er, glaube ich, auch gesagt bei seiner ersten Pressekonferenz. Mit Fronzek möchte ich nicht gesehen werden. Man wird mich auch nie mit ihm in einem Raum sehen. Ich distanziere mich von. International hat er nur drauf geantwortet, who the fuck is Fronzek? Ne? Selbst bei der Vertragsauflösung werden beide nicht in einem Raum sein. Ja. Auch beim Handshake werden sie nicht in einem Raum sein. Ja. Habt ihr Champions League geguckt? Ein wenig. Ich habe alles geguckt, was von deutschen Mannschaften gezeigt wurde. Ja. Ja. Was war denn da mit Leverkusen los? Mensch, den hätte ich es ja gegönnt. Ach, du. Hä? Ach, jetzt hör doch auf zu heucheln. Die eigentliche Frage ist, was ist mit Barcelona los? Denn Leverkusen hat, glaube ich, nicht über ihren Möglichkeiten gespielt, sondern Barcelona hat erschreckend schwach gespielt. Und wie ich das richtig verstanden habe, hat der Trainer, wie heißt er in Barcelona? Luis Enrique. Ja, genau. Luis Enrique. Hat er ja irgendwie so ein kleines Problem mit Messi und hat sich ja fast schon darüber gefreut, dass sich Messi so ein bisschen jetzt verletzt hat und für mehrere Wochen ausfallen wird. Luis Enrique übrigens, glaube ich, der uneheliche Sohn von Martin Kind. Müsst ihr euch mal angucken. Nachdem wurde ich übrigens benannt nach Luis Enrique. Ehrlich jetzt, ist kein Scheiß. Tobi hat irgendwann angefangen, mich Luis Enrique zu nennen. Aber du hieß doch Ricardo früher beim Fußball. Jetzt heiße ich Ricardo. Früher hieß ich... Nee, jetzt heißt du Enrico, du bist ja völlig bescheuert. Nein, pass auf, das ging so. Er hat mich irgendwann Luis Enrique genannt. Dann habe ich gesagt, warum nennst du mich denn Luis Enrique? Dann hat er gesagt, der erinnert mich an dich. Und dann hieß ich Luis Enrique und seit mehreren Wochen werde ich nur noch als Ricardo bezeichnet. Abgeleitet von Luis Enrique. Ich bin mal gespannt, wo das noch endet mit mir. Und, ja, aber wie kommt man denn... Ja, auch ein Podcast, Rudi. Hör auf, ey. Ja, Podcast, Rudi, war auch mal eine Zeit, stimmt. Wie kommt man denn von Luis Enrique auf Ricardo? Ja, das sind halt so, also Tobi ist ein wahnsinnig verrückter Typ. Auf jeden Fall, das fand ich... PlayStation jetzt mit FIFA, hat er FIFA jetzt? Ja, hat italienisches FIFA jetzt mittlerweile. Das ist italienisches FIFA ist übrigens PES. Also man weiß das halt nicht, weil es hat das Cover von FIFA 16, kommt aber dann praktisch als PES an bei einem. Hat er jetzt PES sich geholt? Nein, er hat FIFA 16. Aber lass mich das kurz ausführen. Wer ist denn bei FIFA 16 aus Italien? Auf jeden Fall Messi mit. Ja, jetzt pass auf, jetzt hat er sich ja da die Hände gerieben, dass der Messi weg ist, weil er unbedingt zeigen wollte, dass nicht nur Messi hier der entscheidende Spieler ist für sein Team. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, ohne Messi und mit diesen doch deutlich alternden Iniesta und so, ist diese Mannschaft fast nicht wiederzuerkennen, wenn man sich mal, obwohl die ja Champions-League-Sieger sind aktueller. Ja, es ist trotzdem eine Mannschaft, die ich habe die nicht wiedererkannt, als ich die da am Also Dienstag man muss auch ganz habe. Ehrlich sagen, dieser Marc-André Ter Stegen da am Tor ist... Du, der hat einen Bad-Lauf im Moment. Ne? Ja, es läuft halt nicht, ja. Aber wir haben auch anders schon über Marc-André Ter Stegen gesprochen. Also ich nie. Ach komm, der hat schon gute Leistungen gezeigt. Auch in Gladbach und auch in Barcelona in der Champions-League-Saison. Das kannst du ihm nicht abreden. Also, das rede ich ihm auch nicht ab. Und hey, du hast auch so eine Gurke da bei Bayern im Tor, die ab und zu mal stark daneben gegriffen hat. Ulle? Ja. Natürlich nicht Ulle, der auf keinen Fall. Das hört sich an wie einer, der in die Behindertenwerkstatt reinkommt. Ulle! Ja, das denke ich mir auch manchmal. Also ich finde, das sollte man jetzt nicht nur am Torhüter festmachen. Ich bin einfach überrascht, wie unkreativ diese Mannschaft wirkt. Ja. Das ist das, was nicht in meinen Kopf reingehen will. Ich hab also ab und zu auch dann die Konferenz geguckt. Und auf mich wirkte... Auf mich wirkte dann dieses ganze Spiel von Barcelona so gewöhnlich. Weißt du, was ich meine? Ja, das da habe ich halt mir gedacht, aus wie früher. Warum denn Angst haben vor denen? Das ist Champions League-Sieger hier, das ist die beste Mannschaft wohl mit Real der Welt. Ja, aber die sind ja eigentlich relativ mortal. Nee, das ist eben nicht mehr so, dass die beste Mannschaft neben Real sind, sondern vom Namen, halt sagt, vom Namen, ja, das Was auf jeden her? Fall, ja. Aber von dem, was sie zeigen, eher weniger. Ähnlich übrigens wie Man City. Wenn du dir Man City, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich gestern gesehen haben, Pocho, du auf jeden Fall. Wenn du diese Mannschaft auf dem Platz siehst, die wirkt eindeutig wie so eine Weltauswahl, wie man das sonst dann halt immer so miterlebt hat, wenn irgendein Spieler ein Abschiedsspiel bestreitet. Und dann werden da die Leute zusammengecastet, alle können gut Fußball spielen, aber zusammen sind sie es halt einfach nicht gewohnt. Und die rennen da rum und du denkst jedes Mal, ja, ey, das ist ein geiler Spieler, das ist ein geiler Spieler, aber da kommt nichts, kein Zusammenspiel. Das wirkt überhaupt nicht wie eine Mannschaft, die in sich geschlossen ist, sondern das das ganze Ding wirkt wie so ein zusammengewürfeltes Benefiz-Team, ja. Also das ist, ja. Und bei Barcelona ist das verwunderlich. Manchmal denke ich mir, wundere ich mich auch, oder warte ich drauf, dass Michael Schumacher nochmal eingewechselt wird. Ja, genau so wirkt ja. Das aber. Das ist, ja. Das ist das Verrückte. Und ich finde aber, bei Barcelona ist das verwunderlich, weil im Kern hat sich diese Mannschaft ja jetzt nicht komplett auseinandergespielt oder so, sondern das sind ja immer noch viele Spieler, die früher auch erfolgreich waren. Und ich möchte ja auch nicht sagen, dass die nicht erfolgreich sind. Die haben, glaube ich, ein Spiel oder so verloren in der kompletten Saison bis jetzt. Das ist ja jetzt nicht unerfolgreich. Aber wenn du dieses Spielweise dir so anguckst, die sie an den Tag gelegt haben gegen Leverkusen, glaubst du, dass das eine Mannschaft ist, die irgendwie das Trikot vertauscht hat oder so? Unglaublich, oder? Erschreckend, ja. Aber das heißt nichts. Also es kann gut sein, dass die auch wieder in Fahrt kommen. Also ja. Die Qualität haben sie definitiv. Also erstmal Barcelona nicht für dich Top-Kandidat auf den Titel. Na, das ist schwierig jetzt zu sagen. Also ich denke, sie werden auf jeden Fall... Ja, die werden auf jeden Fall die nächste Runde erreichen und dann ist halt alles möglich. Da ist die Mannschaft einfach so stark. Barcelona, ja, absolut ein Kandidat. Genau wie Real, genau wie Bayern. Und dann wird's für mich schon enger, da jetzt noch einen vierten zu nennen. Paris irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Paris habe ich immer nie als Titelkandidaten auf dem Zettel. Athletisch wahrscheinlich auch nicht so gut. Wahrscheinlich dasselbe Syndrom bei Paris wie Man City, oder? Auch so eine Ansammlung an brillanten Spielern, aber ohne Konzept zusammengekauft, die Mannschaft, oder? Es ist halt einfach nur eine Mannschaft mit lauter klangvollen Namen und du hast nicht das Gefühl, dass da... Das ist unauthentisch irgendwie dann auch. Da ist kein Kern da, weißt du, wenn du jetzt bei Bayern guckst zum Beispiel... Nee, ich sag dir mal ein Wort, da fehlt das Organische in der Mannschaft. Ja, das kann man auch so nennen. Das Homogene. Das ist einfach, sind so Bausteine, die gerade so ganz große, goldene, tolle... limitierte Lego-Steine, die da so 11 Stück, die du gerade mal so zusammengesteckt kriegst, aber irgendwie passt es da nicht so richtig so zusammen. Ja, Chelsea-Syndrom könnte man es auch nennen. Jahrelang hat Chelsea darunter gelitten, dass sie zwar gute Namen hatten, aber dann trotzdem nichts auf die Beine bekommen haben, auf lange Sicht. Also die haben ja ewig gebraucht, bis sie mal da einen Titel geholt haben in der Champions League. Und auch, glaube ich, war das nicht auch so, dass sie nach ihrer Umstrukturierung in der Liga lange gebraucht haben, bis sie dann mal Meister geworden sind? Ja, freilich, ja. Ja, und da sieht man das halt auch. Es braucht ewig Zeit und dann hast du vielleicht Glück und gerätst dann auch an den richtigen Trainertypen, der mit so einer Mannschaft umgehen kann. Aber das braucht ewig Zeit, bis das dann richtig greift. Und bei Man City, finde ich, siehst du das auch gut. Die sind Meister geworden, ja, aber in der Champions League haben die nichts gerissen. Noch nie. Und großartig hat sich die Mannschaft nicht verändert, ne? Von Man City? Ja. Ja, gut, aber hast du schon ein paar geile Typen mit dabei jetzt, also. Ja, mit Sterling und so haben sie schon natürlich Granaten geholt, aber so großartig hat sich da jetzt nichts geändert. Ich glaube, Otamendi haben sie noch geholt und dann war es das auch schon. Aber Pocho, das interessiert mich jetzt sehr. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt nicht mit der Einstellung in das Spiel gegangen, dass man da in Führung gehen kann. Ich bin nicht mit der Einstellung ins Spiel gegangen, dass du da bis in der 90. Minute sogar noch um einen Punkt kämpfst. Von daher habe ich das sehr erfolgreich wahrgenommen, auch von der Art und Weise, wie Gladbach gespielt hat. Glaube ich, müssen wir uns da nicht verstecken. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Man City irgendwie an vielen Stellen sehr viel besser ist. Ich glaube halt einfach nur, dass die, wie du eben eingangs schon gesagt hast, diese internationale Abgewichstheit einfach hatten und dadurch dieses Spiel auch gewonnen haben. Ich bin eher positiv davon überrascht, wie natürlich sich Gladbach präsentiert hat und natürlich Champions League im Borussia Park zu erleben, ist nicht so das Verkehrteste. Die Choreografie war geil. Nein, ich hab's geguckt. Das muss man sagen, die Choreografie, das war echt phänomenal. Ja. Großartig. Kotzt euch das auch so an, dass wir hier in Deutschland, also ich weiß, dass es gefährlich ist, aber nicht so häufig mehr diese Bungalows und so sehen? Ich finde das immer geil. Ich weiß, dass es gefährlich ist, gar keine Frage, aber es sieht halt einfach geil aus. Das würde ich noch cool finden. Ja. Aber das haben sie schon gut gemacht. Also für die Verhältnisse, die man machen konnte, um sich zu präsentieren, war das schon phänomenal, Pocho. Ja. Also das war wirklich, wo ich das gesehen habe, das war Da war ich richtig stolz. Ich habe mir so gedacht, wie jetzt da wirklich weltweit dieses Spiel gesehen wird. Vor allen Dingen die Engländer zugucken. Ja, und dann sehen die so ein ganzes Stadion wie angepinselt. Das sieht fast aus wie bei FIFA, wo man immer so denkt, ja, völlig unrealistisch. Und das war wirklich toll. Also Hut ab, aber ich meine, wenn wir darüber sprechen, dann weiß man halt auch, dass wahrscheinlich Gladbach dann am Ende mit leeren Händen da stand, weil sonst würden wir nicht über die Choreografie sprechen. Ich finde übrigens auch, dass Gladbach hier mindestens einen Punkt verdient hätte. Absolut. Und leider Gottes ja einfach so ein bisschen an sich selber gescheitert ist. Vielleicht erschrickt man auch, wenn man da so gut mithalten kann. Also, weißt du, dass du ja, dann also sogar... Das ist im Moment ein Thema mit den Elfmetern, was man echt mal in den Griff kriegen muss. Ja, du willst halt dieses 1:0 nicht in der 54. machen, sondern eher in der 80. oder so. Also, weißt du, klar, du willst so früh wie möglich führen, aber es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie das erst in der 80. gemacht hätten, das 1:0. Vielleicht, ja. Eine Frage muss ich schon stellen. Ich muss eine ganze. Es brennt mir wirklich seit Tagen unter den Nägeln. Ich weiß, du wirst mir die Frage nicht beantworten können. Ich werfe sie einfach nur in den Raum. Aber Alter, was ist mit diesem Flacco los? Wer lässt diesen Typen mit dieser Frisur auf dem Platz? Ich kann das nicht mehr verstehen. Jedes Mal, wenn ich den Typen sehe, denke ich, das muss dir doch einer sagen, dass du rumrennst wie so ein Zebra. Du siehst aus wie ein Kamel. Das ist, oder sonst irgendwas. Der sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein Mensch. Weißt du, wie der aussieht? Wie dieser Lämmermann, der früher bei Viva damals, so sieht der aus. Ja. Wie Lämmermann. Und die Fresse dazu immer noch. Jedes Mal, wenn er eine Freundin hat, um ehrlich zu sein. Was? Ich glaube nicht, dass er eine Freundin hat, weil die würde es ihm garantiert verbieten. Jeder Mensch müsste es ihm sagen. Sein eigenes Spiegelbild, wenn er in seinem Porsche einsteigt, müsste es ihm sagen. Habt ihr das im Vorfeld, diese Promo-Videos geguckt bei Sky? Zum Spiel auch Bayern gegen, wen haben die gespielt? Panathinaikos. Moskau, Zagreb. Habt ihr das gesehen? Da gab es auch ein schönes Interview mit dem Tiger, mit Hermann Gerland, wo so ein bisschen über die, das war gar nicht im Vorfeld zum Bayern-Spiel, war zum Vorfeld zum Manchester gegen Wolfsburg-Spiel. Da haben sie Hermann Gerland gefragt, oder interviewt, was sie denn da zu der Frisur damals sagten, als Basti Schweinsteiger so ganz weiße Haare hatte. Mhm. Und dann hat der Tiger gesagt, Mensch Junge, wie siehst denn du aus? Ich lass dich laufen, bis die Farbe aus den Haaren fällt oder so, irgendwie sowas so. Dann kann nur der Tiger halt so sagen, ne? Junge, ich lass dich laufen, bis die Farbe aus den Haaren fällt. Und ich glaube, so eine Figur braucht auch mal der Flacco. Dass er einfach mal kommt. Ein alter Trainer und sagt, Mensch, ich lasse dich so lange laufen, bis sie die Haare umkippen oder wir so. Wir unterhalten uns hier über Schubert und seine Strahlkraft und dann läuft da so ein Vogel auf dem Platz rum. Echt? Und dann der Raphael noch mit seiner bekloppten Frisur. Also frisurentechnisch, Pocho, ist das nicht Champions League. Da müsst ihr euch über einen Trainer überhaupt keine Sorgen machen. Ja, der ist ja auch frisurentechnisch außer der Wahl. Ne? Und wenn dann noch hier... Wenn dann noch hier hinten der... Wie heißt der, euer Außenverteidiger, der auch manchmal in der Innenverteidigung spielt, Kapitän? Dominguez? Nee, der Deutsche da, mit J oder nee, wie Janschke? Janschke! Weißt du, den auch dazu siehst mit seiner Dean Ambrose Gedächtnisfrisur? Echt, ohne Scheiß, ey, da glaubst du wirklich, man lebt in einer falschen Zeit hier. Also, das ist rein optisch gesehen, war Günther Netzer da noch der gepflegteste damals bei euch. Da wirkt da noch richtig so ein Jan Sommer richtig fehl am Platz. Ja, dann, ich wusste übrigens, hey, da konnten meine MMA. Ich die Nase gebrochen, ne? Ich hab das sofort gesehen. Ja? Sofort, ja. Hab stehen sehen, diese leicht verknüppelte Fresse da so, habe ich sofort gesagt, Nasenbeinbruch. Das ist, weil ich aber am besten war das Bild von Cena nach dem Nasenbeinbruch, da bleibe ich auch bei, das habe ich auch gesehen. Ich habe schon so viele Nasenbeinbrüche gesehen, ich bin ein absoluter Fachmann, ich kann eine Ferndiagnose stellen. Also sollte Sky da irgendjemanden brauchen, der eingeblendet wird, ähnlich wie die Schiedsrichter immer, die dann sagen, ja, also hier hätte ich auch Abseits gegeben und jeder dumme Vollidiot sieht, dass es Abseits war oder einer grätscht von hinten einem Spieler volle Kanne ins Bein und der sagt, ganz klarer Freistoß. Ja, ist ja super, dass du da den Schiedsrichter nochmal einblenden. Ich könnte sowas mit Verletzungen machen, dass ihr mich dann immer einblendet und ich sage dann, das ist ein Nasenbeinbruch, den holt man sich, wenn man einen Schlag auf die Nase bekommt oder so. Wie findet ihr denn das, dass wenn 100% Erik Meier Segment kommt, dass er jetzt auf das Spielfeld projiziert wird bei den Analysen? Ist das Hightech? Das ist so ein Bullshit. Ich muss ja immer an Disney Club denken. Ich weiß auch nicht warum. Sowas gab es früher beim Disney Club, wo sie dann gesagt haben, und jetzt beam ich mich mal in den Urwald. Hallo Kinder, jetzt bin ich, genauso sieht das aus. So kenne ich vielleicht auch, weil ich selber ein Kind habe. Da steht auf einmal vom Disney Club jemand in einem Urwald, in so einer Blue Box oder vor so einem Bluescreen. Das finde ich total bescheuert. Brauche ich überhaupt nicht den Scheiß. Aber was ist denn da der Mehrwert? Der Mehrwert ist, dass du da halt irgendwie Minuten füllen willst. Früher gab Warum hast du dir ein iPhone 6S gekauft? Was ist denn daran der Mehrwert? Nee, guck mal, das ist ja euch bestimmt doch auch schon aufgefallen. Früher begannen Fußballspiele eine Viertel oder eine halbe Stunde, bevor es losgeht. Heute fängt Sky fürs Champions League-Spiel schon Montagmittag an zu senden im Endeffekt. Also da denke ich mir auch mal, wie viel Information kannst du eigentlich deinem Zuschauer an die Hand geben? Also weißt du, es ist halt einfach immer wieder dasselbe, was gesagt wird. Und du merkst auch, dass die Gäste im Studio irgendwann gar nicht mehr wissen, was sie noch sagen sollen. Mhm. Und sich dann von Floskel zu Floskel. Ja, genau, formulieren immer wieder um im Endeffekt dasselbe zu sagen, was sie eh schon 20 Mal gesagt haben. Ich glaube, also, Sky plant auch eine Kickoff-Show vor den 19. Das ist manchmal echt eine Call-In-Show noch mit Mike Nöcker noch. Ja, den finde ich ja super. Weißt du, was ich geiler finden würde, wenn sie auf diesen zusätzlichen Kanälen, also du hast ja immer auf dem Konferenzkanal wird ja die Nachbetrachtung gebracht und alles vorne weg und so. Lass doch einfach auf diesen anderen Kanälen einfach nur so eine Kamera laufen, die den Spieler beim Warmmachen zeigt, die ab und zu mal durchs Stadion schwenkt. Würde ich mir eher angucken, als wie diese Kickoff-Shows. Ja, echt. Das finde ich viel interessanter. Da einfach mal eine Kamera, die ganze Zeit nur zeigt, wie sich die Spieler warm machen, wie sich das Stadion fühlt. Das würde ich mir manchmal angucken. Habt ihr darauf geachtet, ob da, als sie da an diesem Panel saßen, auch Mountain Dew Pullen standen? Bestimmt standen da Gummibärchen. Gummibärchen stehen da, ne? Nicht Mountain Dew. Na, bei den Kickoff-Shows sind doch immer so unfassbar dezent aufgestellte, volle Mountain Dew-Flaschen. Wo ich mir immer denke, Bukati oder so, nimm doch mal, kipp's wenigstens aus ein bisschen. Oder trink einen Schluck, stirbst du schon nicht von. Das Beste aber ist, bei der UFC müssen die Kämpfer immer Monster Energy nach einem Kampf in die Hand nehmen. Eine leere Dose. Ja, man sieht genau, das vor allem sofort, dass es eine leere Dose ist. Ja, weil sie die auch immer so halten würden, dass es eigentlich normalerweise auskippen würde. Ja, genau. Auslaufen würde, ja. Ronda und so, hat ja auch so einen Monstervertrag, ne? Ja, nee, das müssen alle machen. Alle? Ja, die Champions müssen, also die Champions auf jeden Fall, also, aber ich glaube auch die Main-Eventer. Ja. So, was war noch Champions League? Wen hat man denn da noch? Wolfsburg, habt ihr da ein bisschen was gesehen? Ja, habe ich mir angeguckt und ich muss sagen, auch hier Manchester, ja, ist nicht mehr das Manchester, das es mal war, aber es liegt auch, glaube ich, schon mittlerweile sehr lange zurück, dass Manchester wirklich ein angsteinflößender Gegner war. Aber ja, ich bin auch hier der Meinung, dass für Wolfsburg mehr drin war. Am Ende hat man sich auch so ein bisschen dämlich angestellt und ich finde, man merkt Wolfsburg jetzt so langsam an, dass auch hier die Qualität fehlt. In der Liga merkst du es ja auch. Auch die Breite. Ja, die Breite und es fehlt einfach noch mehr Qualität. Man hat ja so ein bisschen den Draxler über den grünen Klee gelobt. Der würde sich so gut einfügen und das würde gut funktionieren und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, Draxler wirkt wie ein sehr guter Bundesligaspieler, aber auf europäischem Niveau gesehen, ist das keiner, der nur ansatzweise mit so jemandem wie De Bruyne mithalten kann. Ja. Und ich glaube, dass der Transfer dem Verein auf lange Sicht wehtun wird. Oder also mit Hinblick auf diese Saison. Also, wird sich ja eh nochmal in dieser Saison 3, 4, 6 Mal verletzen. Draxler oder De Bruyne? Ja. Draxler. Nee, Draxler. Aber das habe ich so gemerkt, ja, da fehlt irgendwas. Also gerade wenn halt so ein Caligiuri immer wieder derjenige ist, der auffällt, dann fragst du dich, ja, okay, also so einen geilen Kader haben sie nun wirklich nicht. Vielleicht. Nee, also dieser Martial, den fand ich überraschend gut, muss ich sagen. Diesen 129 Milliarden Euro Transfer für einen, ich glaube, 13-Jährigen, fand ich ganz gut, muss ich sagen. Der hat mir ganz gut gefallen. Und wen ich ja schon seit Anbeginn der Premier League-Saison richtig, richtig. Das ist der Memphis Depay. Ja, der hat bei der WM auf sich aufmerksam gemacht damals. Der Holländer, der ist Bombe. Ja, habe ich mich auch gewundert, dass Man U den wieder gekriegt hat. Hätte eher gedacht, dass das so ein Typ ist, der zu so einem, ich weiß nicht, ob Real und Barcelona wahrscheinlich nicht, aber Real damit. Gladbach war, glaube ich, dran. Ja, aber da hat natürlich Gladbach dann irgendwann mal gesagt, nee, es ist zu Schmuck. Die Frisur ist einfach zu selbstsicher. Kannst du dir noch irgendwie so eine Reikart-Matte wachsen lassen? Nee, mach ich nicht. Nee, aber mich wundert das wirklich, dass der zu Manchester United gegangen ist, weil, also ganz ehrlich, selbst für Bayern wäre das, glaube ich, ein geiler Spieler gewesen, der ja auch über die Flügel Dampf macht und so. Richtig, ja gut, Costa und Depay, ich glaube, da ist Costa noch ein Müh besser. Ja, richtig, aber ich meine, ich habe auch nie mitbekommen, dass Bayern da irgendwie Interesse gehabt hätte oder so. Das hat mich gewundert. Also, dass der dann bei Manchester landet, ist jetzt nicht so verwunderlich, aber dass ich also mit diesem Namen überhaupt keine anderen Top-Vereine in Verbindung gebracht haben. Also das finde ich komisch. Ganz toller Spieler, muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz toll. Er hat bei FIFA 16 auch noch relativ schlechte Einstufung, 81 oder so. Soll aber ein Typ sein, der ab und zu mal über die Stränge schlägt und für Theater sorgt. Ach, ein Hallodri ist das? Ja, soll er dann passt er gar nicht zu den Bayern. Jemand sein, der eine harte Hand braucht. Da ist er ja bei Louis van Gaal an der richtigen Adresse. Da ist er an der richtigen Adresse. Da wird auch eine mal in die Fresse gelatscht, wenn er irgendwie. Ja, ich glaube kriegt. Schon. Ja, ja, Louis macht das so. Kloppt dem mit dem Champions League Ring einer auf die Fresse. Ja, er sagt dann kurz: Basti, Wayne fixiert den mal kurz auf den Boden und dann, glaube ich, macht Louis van Gaal so einen Puntkick. Wurde ja angemeckert, Basti Schweinsteiger von Louis van Gaal. Hat nicht gut auch gespielt. Unrecht, fand ihn gut. Ja, ich finde Bastian Schweinsteiger durchschnittlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell. Oh. Also das, was ich von ihm gesehen habe, ich habe ein paar Premier League-Spiele mir angeguckt, dabei Roar. Und, ja, das finde ich auch mal gut. Roar, ja, gucke ich auch mal. Und jetzt auch das Champions League-Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig zündet der noch nicht bei Manchester, wenn man ehrlich ist. Nee, aber er wird viel gelobt. Jetzt vielleicht nicht von Louis van Gaal, aber sonst alle Spieler, auch Depay sagt immer, es ist schön, so einen erfahrenen Spieler in der Mannschaft zu haben, zu dem man gerne aufschaut und so. Das hört man immer wieder, immer wieder. Es ist auch immer schwierig, aus so einer Position heraus wirklich für Glanzmomente zu sorgen. Seine Aufgabe ist ja einfach auch so, dass Anspielstation zu sein, zum einen, und zum anderen natürlich auch mal was abzuräumen und so. Ja, aber es ist ja schon so eine Position wie, also für mich ist immer der Inbegriff eines guten Spielers auf so einer Position ein Swanny Mirsoldo, der nie aufgefallen ist, aber fantastisch gespielt hat. Mein Schweinsteiger ist vielleicht noch ein bisschen auffälliger als ein Soldo. Nein. Aber es ist halt einfach nicht leicht, auf dieser Position jetzt für Furore zu sorgen. Von daher ist es, ist mein, ja, mein Eindruck vielleicht auch getrübt, wenn er dann halt da mal so eine Distanzgeschichte versucht und haut das Ding da halben Kilometer drüber, dann denke ich mir immer so, Alter, das geht ja gar nicht. Ja, aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist er gar nicht so schlecht, wie ich ihn mache oder sehe. Ich glaube schon. Ich glaube auch, das ist schon ein guter Bursche. So, dann der letzte Vertreter in der Champions League bei München. Durfte in der Allianz Arena Dynamo Zagreb willkommen heißen. Herzlich willkommen heißen. Bis dann Douglas Costa sich gedacht hat, tja, gut, dann mache ich mal aus unmöglichem Winkel den unten links volles Brett rein. Ja, es ist für mich immer ein bisschen unangenehm, über diesen Verein zu reden, wenn er gerade so abgefeiert wird und auch so relativ gut in Form ist. Deswegen, was meint ihr denn? War auch schon nicht schlecht, oder? Tja, was willst du sagen, wenn du 5-0 gewinnst? Also, ich glaube, es gab noch nie so eine schnelle 4-0-Führung, habe ich gelesen. Mhm, gab es noch nie. Das Geile bei Bayern ist, wenn du immer mehr Superlativen triffst, auch wie Levi im Moment drauf ist und so, also dann ist es natürlich schwer, irgendwelche negativen Aspekte da rauszustellen. Das Geile bei Bayern ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass die nochmal eins draufsetzen wollen. Scheint so, ja. Also es wirkt halt nicht so, als ob man sich nach 3-0 oder 4-0 denkt, ach, weißt du was. Könnt ihr euch noch an das dritte Tor von Levi erinnern? Nee. Jetzt im Champions-League-Spiel? Ja. Also das war für mich, tut mir leid, ich habe jetzt nicht alle Tore in der Champions League diesen Spieltag gesehen oder in den letzten Jahren. Es war für mich das schönste Tor, was, also muss man wirklich sagen, das ist eines der schönsten Tore, jetzt ohne Scheiße, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wirklich. Ja. Thiago spielt zwei, aber sowas von geil aus. So mit der Hacke dann darüber. Mit einer Bewegung spielt ihn dann zu Costa, der mit der Hacke wieder zu Thiago. Er passt das Ding völlig absurd zu Lewandowski und der lupft das Ding über den Keeper. Es sah ohne Scheiße aus, ja. Aber das war am Boden. Also Tor war super, aber was ich halt nicht verstehe, ist, dass so eine Mannschaft wie Zagreb da so wirklich so katastrophal sich präsentiert. Ja. Also das 45 Spiele gewonnen hintereinander und da muss man da wirklich meinen, auch wenn die natürlich nicht die nominelle Power haben wie die Bayern oder so. Nee, aber das Selbstbewusstsein musst du doch aus dem Arschloch quillen. Nee, nicht nur das, sondern du spielen ja auch in der Bundesliga Mannschaften gegen Bayern München, die jetzt, sag ich mal, schlechter sind als Zagreb, ja? Würde ich schon mal behaupten. Und die treten in der Regel auch nicht so auf. Und man hat auch gerade dieses 1-0, ja, was du angesprochen hast mit Costa, als er dieses Tor da geschossen hat, da, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie du als Torwart dich so dumm anstellen kannst. Und beim 2-0 war das doch auch so, dass er da ans Bein und geschossen wurde, mehr oder weniger. Ja. Also der Torwart, finde ich, der hat schon eine ganz unglückliche Figur gemacht und die Abwehr war aber auch noch eine Katastrophe. Und jetzt muss man sich halt fragen, ist Bayern München einfach so geil, dass die diese Spieler so verrückt machen da auf dem Platz? Oder haben sie einfach auch gerade so ein bisschen das Glück, dass die gegen Mannschaften spielen, ja, die vielleicht ein anderes Selbstverständnis haben, ja, und nach vorne mitspielen wollen und dann immer wieder in dieselbe Falle tappen und Bayern die Räume geben, die sie brauchen, und dann nutzen sie die. Vielleicht kommt beides zusammen. Ja, klar, kann auch so. Und unterm Strich haben die momentan einfach einen geilen Lauf. Also das ist einfach eine Wonne, diese Mannschaft aktuell beim Fußballspielen zuzugucken. Dazu muss man auch nochmal sagen, also ich erkläre es mir so ein bisschen, dieses Abschlachten von Zagreb im Vorfeld des Spiels haben sie ja so ein paar Spieler ins Spotlight geholt von Zagreb, und das waren 4 Spieler, die alle um die 20 waren. Die besten Spieler, die Leistungsträger an der Mannschaft sind sehr, sehr jung gewesen. Vielleicht kommt das auch noch dazu, weißt du, da kommst du in die nicht 75.000, da müsst ihr ein paar abziehen, weiß ich nicht, um die 71.000 fassende Allianz Arena, dann hast du da auch noch die Boatengs und Thiagos und Costas vor dir, wo du denkst, oh, die sind ja jetzt auch schon nicht so kacke, oder? Und dann kackst du dir, glaube ich, schon mal ein bisschen ein, und dann kommt es einfach dazu. Dann haben die Bayern auch noch einen guten Lauf aktuell. Und Poccio hat eine extremst laute Maus. Das kommt auch noch oben drauf. Das hörst du natürlich dann in der Allianz Arena schallen. Wenn Poccio einen Doppelklick macht, dann relativ oft das Trommelfell weg. Warte mal, bis er was eingibt über die Tastatur. Ja. Ne? Ist ja nicht. Und dann steht es natürlich mega schnell 4-0. Und ich glaube, da kam einfach beides zusammen. Die Bayern hatten einen guten Lauf und die Zagreber waren einfach zu grün hinter den Ohren. Was ich noch interessant fand, war, dass man ja Zagreb immer als Talentschmiede in Verbindung bringt. Und dann wurde mir erklärt, dass das gar nicht so ist. Dass die einfach immer junge Spieler, die sehr gut schon Fußball spielen, von anderen kroatischen Vereinen wegkaufen und dann in ihre Mannschaft praktisch zwar integrieren, aber die Ausbildung haben meistens andere Vereine vorher gemacht, und die greifen halt einfach den sehr verheißungsvollen Spieler dann zu einem Zeitpunkt ab, wo es dann wahrscheinlich nach oben geht weiterhin, und dann von Zagreb wechseln die dann zu noch größeren Vereinen. Und das geht ja da wirklich richtig ab mit dieser Transferpolitik. Also da muss ja wirklich einiges, diskussionswürdig sein, was da so an Transferaktionen. Ist ja grundsätzlich einiges diskussionswürdig bei dem Verein. Bei dem Verein, ne? Kann man, glaube ich, mal darüber nachdenken, zu sagen, weiß ich gar nicht, ob ich als UEFA so einen Repräsentant in der Champions League haben möchte. Ja, das stimmt. Scheinbar ja. Also, ja, klar. Ich meine, wenn's eine Vereinigung gibt, die noch korrupter ist als dieser Verein, dann ist es die UEFA, und dann als Dachgesellschaft noch die FIFA mit oben drauf. Also ich glaube, die sind da vielleicht sogar genau richtig aufgehoben. Also, Ja, in guter Gesellschaft. Ricky, gerade du als, ich möchte ja fast sagen, Entdecker. Ja. Wie fandest du die Leistung von Joshua Kimmich? Sehr gut, aber es wird ihm natürlich auch einfach gemacht. Aber ich gar keine Frage, großartige Leistung. Ich finde es interessant, wie reif der auf dem Platz schon wirkt. Ich weiß, das ist auch eine kleine Spielerisch Phrase. Spielerisch sehr reif, ja. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein Indiz dafür, dass dieser Spieler in seiner Zukunft, ob es jetzt bei Bayern München sein wird, wissen wir noch nicht, aber in seiner Zukunft definitiv einer sein wird, der eine Mannschaft führen kann und weißt du, so dieser Ruhepol auch sein kann. Es ist nicht nur, dass der nach vorne gute Aktionen zeigt, sondern auch hat eine Sicherheit, die gefällt mir einfach. Also das ist sogenannte spielerische Metronom, ne, der Taktgeber. Ich glaube, das ist ein guter. Wo haben wir den nochmal hergeholt? Ja, der kam ja also von Stuttgart. Ja. Und sonst noch hier, Arsenal verliert gegen Piräus. Ja, ist da los? Alter. Ich sag ja, die englischen Clubs, die sind im Moment noch nicht so on fire, würde ich sagen. Gegen Chelsea. Was ist denn da los? So viel Milliarden. Gerade du solltest diese Aussage dir vielleicht nochmal überdenken, wenn man so die Ergebnisse des gestrigen Abends sich nochmal ins Gedächtnis ruft. Ich denke auch. Also da wurden wir Deutsche von 2 englischen Clubs besiegt. Ja, aber auch nicht klar, oder? Darauf kommt es nicht an. Darum geht's. Mich kotzt das einfach an. Das waren 2 Spiele, die wir vielleicht nicht unbedingt gewinnen, aber zumindest unentschieden hätten bestreiten können. Und, 3. Ja, aber ich meine jetzt nur so gegen England mit Hinblick auf diese 5-Jahres-Wertung. Ja. Das ärgert mich dann so ein bisschen. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja. Mindestens unentschieden. Mindestens. Ja. Mindestens, Poccio! Aber nicht mal das schafft ihr da. Nicht mal das. Das liegt an dem Schubert. Jetzt sind wir doch wieder da. Und der Schubert muss weg. Ich bin auf deiner Seite, Poccio. Du hast mich überzeugt. Ja. Heil die 5-Jahres-Wertung. Poccio, jetzt müsste ich mit Ricky kurz über ein sehr problematisches Thema reden. Ich möchte noch ganz kurz sagen, Arsenal Was soll ich denn da sagen? Das ist richtig. Ah, ja. FIFA 16, Ricky. Wir haben es uns geholt. Day one. Ich habe es einen Tag später gekriegt, weil der Postbote ein bisschen getrödelt hat. Wir haben es jetzt das eine oder andere Mal miteinander gespielt. Wir wollten auch, wie wir es auch schon gesagt haben, das Topspiel gegeneinander spielen. Wir wollten uns das Topspiel des Bundesligaspieltages raussuchen. Einer nimmt die eine Mannschaft, der andere die andere. Wir wählen das dann per Flip-Coin-Decision, wer welche Mannschaft nimmt. Und. Aber leider ist es nicht möglich und wollten das dann auf YouTube stellen. So wird ein Schuh draus. Wollten dieses Video natürlich auf dieses Spiel auf Twitch senden, übertragen, dann das Video. Ich glaube, jetzt hat es jeder kapiert. Ja, ich musste gerade Potschos Nachricht hier lesen. Ach so. Deswegen weiß ich nicht, was ich die letzten 25 Sekunden geredet habe. Aber leider geht es nicht, denn ja. EA denkt sich, Server. Ohne uns. Die Frage, die wir uns stellen, ist ja, habt ihr ähnliche Probleme? Und zwar betreffen die bei uns nicht die Koop-Geschichte und auch nicht, wenn Chris oder ich online in der virtuellen Bundesliga oder so spielen wollen. Es ist explizit nicht möglich, dass wir beide gegeneinander online spielen. Also deswegen hier mal die Frage an alle Vier Ecken, zwei Elfer-Hörer. Wenn ihr gegen Freunde online spielen wollt, habt ihr ähnliche Probleme? Schreibt es in die Kommentare. Von einem wissen wir es ja schon. Von einem wissen wir es, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wer das auf Twitter geschrieben hat. War es der Polster? Ich weiß es nicht mehr genau. War es der Polster? Oder war es der It-Factor? Ich glaube, er war es. Aber ist egal. Also schreibt das mal, ob ihr damit auch Probleme habt. Außerdem habe ich auch weiterhin das Gefühl, dass FIFA diesmal die schlechtere Wahl ist. Das beziehe ich jetzt nur aufs Gameplay, nicht aufs nicht aufs Drumrum und nicht auf die Lizenzen und so. Das brauchen wir überhaupt nicht thematisieren. Das ist klar, das ist viel geiler bei FIFA. Aber zum Spielen, wenn ich jetzt das mit der PES 16-Demo vergleiche, muss ich ganz ehrlich sagen, ist FIFA dieses Jahr ein bisschen lamer, ja, wenn man das so sagen kann, als PES. Ja, auch da würde, glaube ich, uns die ein oder andere Meinung interessieren, Chris. Wir haben jetzt, ja, absolut, immer her damit, mit eurer Meinung. Und die Liga, Chris, die Liga! Moment, Ricky und ich, wir haben ja schon das eine oder andere Spiel, wir sind ja auch schon in Liga 4 sind wir. Das geht mal nicht so an. In Liga 4 sind wir. Ja. Ja. Von 10. Sind wir schon. Wir haben im Koop schon einige Partien gespielt, sind aber noch nie so richtig mit uns zufrieden gewesen. Wir haben natürlich schon das eine oder andere Spiel gewonnen, sonst wären wir ja auch nicht in Liga 4. Auch wenn das eine oder andere Gequitte von den anderen uns da schon ein bisschen begünstigt hat. Aber so richtig zufrieden war ich mit unserem Spielstil noch nicht. Bei FIFA 14 und 15 gab es immer tolle Staffetten und wurde dir denkst, Alter, wie geil das war. Da muss ich einschreiten. FIFA 15 haben wir ganz selten zusammen gespielt. FIFA 14. Da hatten wir so eine FIFA 14 haben wir sehr oft miteinander gespielt und ich glaube, daran liegt es einfach. Zufrieden. Ja, aber und Chris, da haben wir über Wochen jeden Abend gespielt. Ja. Da ist dein Bild auch so ein bisschen gefärbt. Ich weiß, dass wir aber es gibt doch viele Leute, die sagen, dass das Passspiel aktuell bei FIFA 16 sehr, sehr scheiße ist. Ich habe jetzt was herausgefunden. Und zwar, wenn du R1 drückst, dann spielst du einen ziemlich starken, guten Pass. Probier das mal aus, wenn du spielst. R1 und was? Und X. Y. X. Ja. R1 und X, das ist die Taste, die du bedienen solltest, wenn du gute Spieler in deinen Reihen hast, weil durch diesen starken... Xbox X oder PlayStation X, weil ich habe, auch wenn ich es auf PlayStation 4 spiele, immer das Xbox-Knöppel. Unten der Knopf. Ja. So. Also A. Ja. Wenn du dann gute Spieler hast, dann können die den Ball auch gut verarbeiten. Problematisch wird es, wenn du Spieler in deinen Reihen hast, die nicht so hoch gewertet sind. Die haben dann manchmal Probleme, den Ball anzunehmen. Aber mit R1 und X oder was auch immer ihr für eine Taste da unten habt, mit dieser Kombination kann man zumindest mal das Spiel extrem beschleunigen. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Hab das ein bisschen ausprobiert, da mit den Tasten ein bisschen rumgespielt und das funktioniert schon mal ganz gut. Aber du brauchst eine gute Mannschaft, um davon zu profitieren. Insgesamt wirkt das Spiel einfach ein bisschen bremster. Ich glaube, dass sie damit einfach dieses Mittelfeld oder dass man das jetzt merkt, dass sie das Mittelfeld mit einbeziehen wollen und das Spiel ist einfach ein bisschen gebremster und deswegen wirkt es auf uns so ein bisschen, als ob man nicht so richtig in den Lauf kommt, so keinen richtigen Flow bekommt. Ja, man muss sich einfach ein bisschen umstellen in der Art und Weise, FIFA zu spielen. Hast du das 3.0er-Update geladen? Ja. Von der PlayStation? Habe ich. Hast du schon dir mal diese Events durchgeguckt? Ja, habe ich auch. Da gibt's auch einige FIFA-Events, ne? Ich weiß. Ja, ist mir aufgefallen. Könnte man darüber vielleicht irgendwas machen? Bezug auf die Vierecken 2-11er Liga? Sie. Ja, das müssen wir mal jetzt abwarten, denn ich habe mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, wir haben uns schon Gedanken gemacht, wann soll es losgehen mit der Liga, und ich bin der Meinung, bevor wir beide noch nicht ein Spiel gegeneinander auf die Beine bekommen, genau, brauchen wir mit der Liga überhaupt nicht anfangen. Weil richtig, da habe ich echt keinen Bock drauf, dass wir uns da verabreden zu irgendwelchen Zeiten und dann klappt das nicht. Warum auch immer, ob es jetzt hier daran liegt, dass FIFA da was verbockt hat. An der Internetleitung kann es eigentlich nicht liegen, weil wenn wir sonst irgendwie Koop spielen, ja, gibt es keine Probleme. Und ich würde wirklich das jetzt mal auf Hold setzen, bis wir dann mal irgendwann regelmäßig auch gegeneinander spielen konnten. Und genau, deswegen wäre es auch interessant herauszufinden, wie es bei euch läuft, wenn ihr online ja spielt. Darum geht es eigentlich hauptsächlich, wie ihr das findet. Also um uns geht es momentan um das ganz schnöde One-on-One. Genau. Freundschaftsspiel. Online-Freundschaftsspiel, genau. Ja. Wie genau ihr die Karriere findet, interessiert keine alte Sau. Interessiert mich jedenfalls nicht und Chris auch nicht, glaube ich. Ja. Aber einfach so dieses Online-Gespiele. Das ist ja interessant. Und wenn wir das problemlos alles abwickeln können, dann starten wir die Liga. Hoffentlich eher früher als später. Richtig. Und also wir versuchen jetzt eigentlich täglich es zu schaffen, unsere Top-Partie auf YouTube zu stellen. Natürlich mit Kommentar von uns beiden. Wir beide spielen gegeneinander. Da habe ich so derbe Bock drauf. Ja. Aber ey, es geht nicht. Funktioniert halt nicht. Es funktioniert aber nicht dazu. Ja. Das ist natürlich, also ja, also es hätte schon längst mindestens 2 Videos geben müssen, aber es geht einfach nicht. Rein technisch geht es nicht. Wie ist bei euch jetzt der Stand der Dinge? Schreibt es uns irgendwie überall hin, wie ihr nur könnt. Per Mail haben wir auch eine Mailadresse. Nee, ja, mmaradio@nonpg.de. Da könnt ihr es auch hinschicken. mmaradio@nonpg.de oder schreibt es auf die Seite. Nonpg.de und dann da unter die 4-11-Ausgabe. Ihr könnt übrigens auch, Chris, das muss man vielleicht auch mal sagen, für alle, die vielleicht nicht durchsteigen, wenn dann wieder 8 MMA-Radio-Folgen gepostet werden auf nonpg.de, wenn ihr wirklich nur 4-11-Content wollt, dann geht auf 4-11-de. Richtig. Die Seite gibt's ja auch noch. 4-11-de gibt's auch noch, ja. Und es gibt auch nur den 4-11-Feed. Den gibt's auch, aber das sollten sie selber finden. Also wer das nicht findet, der hat Pech. Ja. Also FIFA 16 aktuell eine etwas schwierige Geschichte, aber wir lassen nicht los. Wir lassen nicht ab von wir dieser... Wir lassen nicht locker, nee, wir beißen uns fest. Wir beißen uns da fest und beißen uns hoffentlich auch durch, denn ich habe Bock auf dieses Topspiel und natürlich Bock, gegen euch zu spielen. Ich hätte jetzt fast gesagt, euch die Löffel lang zu ziehen, aber aktuell ist meine Performance bei FIFA 16 noch nicht so brillant, muss ich sagen. Das wird. Das wird nicht. Wir haben noch kein Spiel gegeneinander gemacht, One-on-One. Ja, das kommt alles noch. Jetzt bleibt doch mal ruhig. Das gibt's doch gar nicht. Hast du dir PES schon bestellt? Nein. Bestellst du es dir? Nein, erstmal nicht. Jetzt bestellst liegt mein Fokus erstmal auf FIFA, wenn PES mal bei... Also ich will es irgendwann schon mal spielen, aber jetzt liegt mein Fokus erstmal auf FIFA. Ich habe so Lust auf diese Saison gegen Hörer und so. Da habe ich echt tierisch Bock drauf. Ich habe Lust, weiter mit dir Koop zu spielen. Das sind alles so Möglichkeiten, die ich halt einfach bei PES jetzt nicht direkt habe, weil halt einfach nicht so viele Leute dieses Spiel besitzen. Deswegen würde ich mich jetzt einfach über ein laufendes FIFA, vor allen Dingen online, freuen. Ein laufendes Tippspiel haben wir hingegen, welches auch perfekt funktioniert. Das funktioniert problemlos. Da gibt's funktioniert keine problemlos. Naja gut, also problemlos, rein technisch, absolut, läuft perfekt, kann man nicht sagen. Aber rein tippmäßig, Pocho, muss ich nochmal fragen, ob du deine Katze tippen lässt oder so. Ich tippe alternierend. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Pocho tippt den binären Code 0101, macht er die ganze Zeit. Ja, ich schreibe die ganze Zeit nur da rein, hallo, ich bin's Pocho. Ne? Und am Binärcode. Am 34. Spieltag kommt unten, ich bin Neo raus oder sowas. Oder ich bin der Auserwählte. Aber ich habe ja 2 Positionen verloren, glaube ich. Von daher bin ich ja nicht unzufrieden. Ja. Ne? Was meintest du, Riggy? Oder unten dann 2 Tabletten als Lösungsvorschlag für Pocho. Ja, war das eine blaue und eine rote. Genau, die blaue und die rote. Und die rote. Und das nennen wir dann Project Morpheus. Der Name ist nämlich wieder frei. Also ist wieder frei. Daher. Das heißt jetzt PlayStation VR. Ja, super, clever. So sind sie einfach, die Werbefuzzis. Die wissen einfach, wie man was nennen muss. Weißt du, Project Morpheus klingt so cool und PlayStation VR klingt halt... Naja, PlayStation VR, da weiß man halt, ist Virtual Reality. War ja, Project aber Morpheus. Ich meine, bei Game Boy wusste man ja auch nicht sofort, dass es so ein Gerät ist. Also sollen sich mal nicht so in die Hosen scheißen. Ich finde, der geilere Name müsste immer den funktionalen Namen outstriken, sozusagen. Ach, das hast du schön gesagt. Hm. Mehr davon nächste Woche bei MMA Radio, eventuell. Eventuell, wenn ich Zeit habe. Platz 1, ich weiß gar nicht, also was ist das für eine große Zahl, die der da hat? 91, der Lukas, sag mal, willst du mich verarschen? Also ganz im Ernst, da können Tipper wie Pocho nur träumen. Nur 30 Punkte Rückstand, Pocho. Lass dich da nicht ins Boxhorn. Ja, überhaupt nicht, das sind 2 Spieltage, Alter. Hey, wenn es gut läuft, einer. Ja, sicherlich. Wenn es schlecht läuft, wird es aber auch mehr. Ja, das ist möglich. Der Polzer 01 mit 90 Punkten, Basti 88 Punkte. Da muss ich noch was sagen, natürlich deutlich schlechter als der Lukas. Das ist beschämend, wie man am wirklich am 7. Spieltag nur 90 Punkte haben kann. Also vor allen Dingen mit so einem himmelweiten Abstand zum Lukas, 90. Ich dachte Punkte mit so einem Kader. Polster hat ja so eine ganze Armada an Mittippern, die ihm immer alle Informationen raussuchen, glaube ich. Scheint so. War doch der auf Twitter, ne, der uns das Bild geschickt hat. Ja, ne? Das ist der FC-Fan, ja. Das ist ein Teamfreund. Dem gönne ich es übrigens, dass der FC endlich mal in Fahrt kommt. Ja. Endlich mal in Fahrt kommt, was erzähle ich denn? Dass er sich auf diesem Niveau halten kann, wie die ersten 7 Spieltage. Ich glaube, da sind wir uns einig, der FC gehört in die erste Liga, oder? Natürlich, der gehört für mich sogar in Europapokal. Europapokal. Ja, ich sag weiterhin Europapokal, ist mir egal. Vier Schanzentournee. Basti ist auf Platz 3 mit 88 Punkten. Ja. Und, also ja. Was denn? Den Witz lasse ich jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich auf die 88 anspielen, aber lass Versteh mal. Verstehe ich nicht, was? Oh. Ja, lass mal mal. Seraphus, machen wir mal schnell weiter. 85 Punkte gleich. Warum sind, ach so, das sind wahrscheinlich nicht beide Vierter oder Fünfter, weil der eine mehr Tagessiege oder sowas hat. Ja. Ne? Gibt's auch, ne? Ja. Der Mr. Mob mit 85 Punkten auf der 5. Kevo hat sich nach vorne gekämpft, ne? 83 Punkte. Hertha-Fan. Warst du Hertha-Fan? Es war ein Hertha-Fan, ich glaube schon. Wie spricht man den aus? Alten-Euter. Das ist ein Schwabe. Das ist der Alten-Euter? Das ist der Alten-Euter, ja. 82 Punkten. Seto Kaiba, punktgleich. Oh, ja. Seto Kaiba, das ist ein schöner Name. Seto Zero, gibt es einen Reifen von Pirelli. Ja, hast du den auch schon verkauft, illegal? Ja, habe ich auch schon verkauft. Ist ja nicht mal runtergefallen, oder? Jetzt kommt der, nee, die sind überhaupt nirgendwo runtergefallen. Die sind völlig. Dann kommen die beiden Intimfeinde. Die der größten, Club der 79er. Der Club der 79er. Lilly und Ricky, Kopf an Kopf, was für eine Schlacht. Sie waren mal beide auf 2 und 3 vorne, spielten sie mit. Doch der eine... Sagt der auf Platz 35 ist. Was willst du von mir, dumme Sau? Ja. Das Schlimme bei ihm ist halt, er nimmt halt den einen Tipp da und den anderen Tipp da. Und erzählt hier irgendwie, das wäre ja gar nicht so. Alter, wir gehören, ich und Lilly gehören zu den 9%, das musst du so sehen, wir sind die 9%. Es sind 91% der Mittipper schlechter als wir. Weißt du, was das bedeutet? Wir gehören zur Elite. Motherfucker. Ja, absolut richtig. Motherfucker. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Oh ja, weil ich dich in die Bredouille gebracht habe. Das ist eine Abwehrreaktion deines Körpers. Genau, da habe ich's. Ich bringe dich so weit, dass du dich übergibst übers Mikrofon, wenn du jetzt nicht aufhörst. Fritzl auf der Wir sind so geil, dass es nicht mal eine Top 10 gibt. Ja? Es gibt nur eine Top 9. Jetzt habe ich wieder Schluck auf. Ja. Mach dich fertig. So, auf Platz 31, nicht auf Platz 35 bin ich. Hab aber 6 Plätze verloren. Und 69 Punkte, muss man dazu sagen. 69 Punkte, das interessiert aber keinen. Es sind, das muss man auch dazu sagen, nur 8 Punkte mehr als Pocho. Ja. Der auf 47 ist, ich habe dich immer so um die 60 gesehen. Ja, ich sag dir, ich habe keine Plätze verloren. Ja. Weißt du. Andere schon. Ja, Ricky, wie viel hast du verloren? Ja, also insgesamt gesehen weniger als du. 47 Pocho, punktgleich mit Marco und mit dem Chigo. 61 Punkte. Habt ihr denn schon getippt für den nächsten Spieltag? Ja, selbstverständlich. Gerade eben. Ich habe alle komplette Saison durchgetippt schon. Ja, ich auch. Ja, ob das so gut ist? Werden wir sehen. Er nimmt auch alles für wahre Münze, ne? Ja, das ist ein Trufer. Mittlerweile hier. Wir haben jetzt übrigens insgesamt 109 Tipper und ich finde es eine Frechheit, dass wir nicht die 110 voll machen. Dr. Also Chaos. Für alle, das Dr. Ziel ist immer noch aus. Hä? Dr. Chaos muss noch erwähnt werden, mit 2 Punkten auf dem letzten Platz. Dr. Chaos, ja, aber der ist ja erst kurz dabei. Ja, trotzdem muss man ihn erwähnen, um ihn aufzumuntern und dass er weitermacht und nicht aufhört zu tippen. Weil es gibt ja schon ein paar, die nicht mehr mittippen. Es geht, wenn ihr schon abzusehen ist, dass ihr irgendwie nicht bis zu Ende mittippt, dann tippt wenigstens jetzt alles durch. Das wäre cool, wenn einer wirklich alles durchtippt und dann, weiß ich nicht, in den Top 20 gewinnt. Und nie mitbekommt, was der große Preis ist in diesem Tippspiel. Oh, ist das ein wahnsinnig großer Preis. Ja. Den verraten wir bald. Kannst du es noch mal kurz sagen? Was denn? Dass wir den bald verraten. Wir verraten bald den großen Preis des 4-11er Tippspiels. Solltet ihr auch diesen Preis gewinnen wollen, macht doch einfach mit. Bei unserem großartigen Tippspiel. Habe ich jetzt musikalisch unterlegt. Nee, so nicht. Das wäre mir zu plump. Kill Bill. Oh. Ja, das hast du schon mal gemacht. Ja. Ja. Das ist meine Lieblingsmusik. Sucht einfach bei Kicktipp die Tipprunde Eckenelver tippt und macht bei dieser Mordsgaudi mit. Was denn? Wiederhol das doch mal. Wieso? Sucht bei Kicktipp Eckenelver tippt und macht bei dieser Mordsgaudi mit. Das ist geil, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, Mann. Weil ich mich die ganze Zeit so konzentriere, diesen Schluckaufkram zu unterdrücken. Ja. Ja, aber du hast gereimt während des Schluckaufs. Ich meine, du musst ja auch mal die Klasse sehen, die hinter dir steckt. Also richtig. Die Avantgarde des Podcast. Gesprochenen Wortes. Ja. Ja, da hast du völlig recht, Potscher. Ja, ja, ich weiß. Ich trinke jetzt übrigens Gerolsteiner Fit. Ja. Apfelzitrone. Gerolsteiner Fit? Ja. Heißt das nicht Gerolsteiner? Das ist Gerolsteiner. Also ich war schon in Gerolstein stationiert eine Zeit lang. Von ja, daher. Echt? Und? Wie schmeckt das Wasser dort vor Ort? Nicht so gut wie aus dieser Flasche. Also Apfelzitrone. Ist schön. Schmeckt sehr apfelzitronig. Da haben sie ja ihren Job gemacht, ne? Das ist aber lecker. Oh, echt? Ist das mit Sprudel oder ist das still? Ja, das musst du doch wissen. Das sieht man doch auch. Also ist ein bisschen sprudelig, aber ich würde es nicht eher mehr als Medium bezeichnen. Ein bisschen mehr als Medium? Nee, weniger sogar. Weniger als Medium? Mhm. Da ist es auch einfach nur schlecht und es ist... Nee, ist richtig gekauft. Eieiei, echt lecker. Also Gerolsteiner Fit, Daumen hoch. Das ist schön. Da werden wir uns gleich mal die Facebook-Seite von Gerolsteiner zu Gemüte führen und gucken, ob wir da nicht nur ein paar gute, positive Kommentare hinterlassen können. Gerolsteiner Fit. Schön. Der 8. Spieltag, ganz kurz, weil wir müssen auch Feierabend machen. Es ist schon spät. Ist schon spät. Darmstadt, Mainz, schönes Spiel. Ja, aber die Darmstädter sind wirklich cool drauf, ne? Also dieser bärtige, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Conor McGregor heißt er. Ja, das genau. Ist super Kerl. Also super ganz toller Bart. Ich glaube, ich mache das auch so. Und dann Gladbach-Wolfsburg, ein Knaller. Ja, letztes Jahr wäre es ein Knaller gewesen. Wir sind noch mitten in der Sendung. Nix sagen. Dieses Jahr... Also am besten ruhig sein jetzt, weil die reden nämlich bestimmt über irgendein anderes Thema. Dieses Jahr oder beziehungsweise diese Saison ist es natürlich schwer, in diese Sache reinzukommen. Aber ich habe, wie wir eben schon festgestellt haben, nach den letztgezeigten Leistungen keine Angst vor diesem Spiel. Aber es wird bestimmt ein hartes Stück Arbeit. Nach beiden Leistungen brauchst du keine Angst haben, denn ihr habt eine aufsteigende Leistung, der VfL Wolfsburg eine ganz klar absteigende Leistung, wer gegen Hannover 96 so beschämend spielt, wobei auch Hannover wirklich gut gespielt hat, muss man sagen. Habt ihr gute Chancen. Heim auf dem Bökelberg, heißt er da, ne? Ja, im Bökelberg, ganz genau, ja. Auf der Bökelstraße übrigens gelegen. Ja, ja vom Bökelfeld, glaub, sagt man ja auch. Ja, genau der. Tüfi, Herr von Bökelfeld. Ist übrigens, warte mal, ist eigentlich der Schubert, ist das eigentlich der Herr von Bökelfeld? Nein, der Flacco ist der ja von Bökelfeld, finde ich. So sieht er aus. Auf jeden Fall sieht er so aus. Nein, wegen der Nase ist natürlich jetzt Jan Sommer ja von Bökelfeld. Jetzt lasse ich dich reden, Boccio. Ja, ich bin halt unglaublich gespannt darauf, wie jetzt die Reaktion natürlich nach so einem Spiel ist. Du verlierst vor großer Bühne, aber nicht schlimm verloren, also nicht so, dass man sich ins Gesicht geschlagen fühlt. Vielleicht gar nicht so schlecht. Aber natürlich wird auch Olaf Schubert irgendwann sein erstes Spiel verlieren. Und ich hoffe nicht, dass es gegen den VfL Wolfsburg ist. Nicht, dass euch Wolfsburg eine lange Nase macht. Aber ich meine, wenn Jan Sommer nicht im Tor stehen wird, ne? Ja, ist dann Borussia Mönchengladbach Wolfsburg wirklich noch eine Nasenspitze voraus? Ist die Frage, wenn jetzt Jan Sommer nicht im Tor steht. Der Nase weiß. Ja. Das ist Naseweiß, genau. Aber ich glaube, dass der Schubert einen Riecher für sowas hat. Ja. Ja, kommt noch was? Nee, kommt nichts mehr. Okay, hast du noch einen? Komm. Kommt noch was mit nasig und busig oder was? So, das er hat wieder inhaliert. Er hat wieder vor allen Dingen irgendwelche Audioclips abgespielt. Das weißt du ja immer währenddessen nicht, ne? Doch, ich weiß es, ich höre das. Wie, du hörst das? Ich kann es auch lautlos machen. Nein, ich höre das, wie er klickt. Nee, ich kann es auch lautlos machen. Aber ich finde es immer so witzig, wenn ich dann reinhöre und dann denke, jetzt hat er einen Beater da und dann freut er sich so. Das ist schön, ja. Ich mache jetzt mal einen Einspieler, ohne dass es der Chris vorher hört, okay? Und zwar von dem leider vergessenen, aber wirklich dem besten Gesundheitsminister, den wir jemals hatten, den Bundesvorzenden der FDP, Pipsi Rösler. Der Bundesvorzitzende ist immer auch Vizekanzler. Was macht der eigentlich? Ist der wieder Erzieher? Der Vizekanzler ist immer auch der Bundesvorzitzende. Pipsi Rösler. Lautet mich nochmal darauf hinweisen. Du siehst ja doch jetzt, denke ich. Der Bundesvorzitzende ist der Ringarzt. Ist immer auch Vizekanzler. Ich glaube, der leistet mittlerweile Entwicklungshilfe in Bremen. Könnte ich mir vorstellen. Das kann gut sein. Denn Steppi Stepanovic, nee, wie heißt der Trainer von Bremen? Stanislav Wawrinka. Skripnik. Nee. Skripnik, Viktor ja. Skripnik hat ja jetzt erste mahnende kritische Worte Richtung Mannschaft abgefeuert. Vor allem hat er auch dafür gesorgt. Dieser harte Hund? Der hat diese Woche extrem hart trainieren lassen angeblich. Einen freien Tag gestrichen und so richtig auch mit dem Medizinball und so. Hat extra einen Medizinball anschaffen lassen. Einen. Ist der Felix Magath wieder da? Ja. Einen hat er anschaffen lassen. Ja, spurt jetzt. Weißt du, was ich machen würde? Ja. Ich würde mal so einen Sitzball mit Wasser füllen. Das ist, glaube ich, die nächste Stufe. Nach dem Medizinball so einen Sitzball mit Wasser füllen. Und den müssen sie dann 90 Minuten über den Platz tragen. Ich habe noch eine Stufe härter. Oh, jetzt aber. Medizinball mit Wasser füllen. Boah, geht das überhaupt? Da ist ja Medizin drin. Also heute, warte, da muss ich gleich hier nochmal. Also ist ja. Absolut, das Horn, es muss einfach kommen für sowas. Ja. Und rat mal, was in einem Fußball drin ist. Da kommst du nicht drauf. Und was kriegt ein Fußball, wenn er zu lange liegt? Ein Platten. Fußpilz. Fußballpilz. Also ja, okay, das ist jetzt. Ja. Ich habe Cola getrunken heute, daran könnte es liegen. Ja, Kinder-Cola. Ne? Ja. River-Cola vom Aldi. Ich komme aus dem Südbereich, bei uns ist das Topstar. Topstar, natürlich. Logisch. Ich glaube, Hannover hat gute Chancen gegen Bremen. Erst nach dem guten Spiel gegen Dortmund, was sie natürlich verloren haben, aber blablabla, aber gute Performance. Gegen Wolfsburg richtig gut gespielt und jetzt gegen die kriselnden Bremer, die sich ja schon selbstzerstörerisch gegen Niedersachsen auf den Weg machen in die Landeshauptstadt Hannover. Ich glaube, für Hannover ist richtig was drin in der Partie. Siehst du, ich glaube das absolut nicht. Ich glaube, dass Hannover ein Problem damit haben wird, zu Hause zu spielen gegen Bremen, gegen eine Mannschaft, die nicht unbedingt jetzt nach vorne preschen wird. Das wird Hannover ein Problem bereiten, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Bremen sich vielleicht leichter tun wird auswärts und jetzt einfach nicht diesen Druck hat von den Rängen und einfach jetzt mal abwartet, was Hannover so zu bieten hat. Und wenn dann zwei so Gurkenmannschaften da aufeinandertreffen, würde ich immer auf die weniger gurkige tippen und das ist Werder Bremen. Ja, aber der Trend ist ja Friend, my friend. Yes, that's right. Na, hast du wieder was angeklickt? Nein. Da war der Pacho. Ja, das kann sein. Hertha BSC gegen den HSV. Wunderschönes Spiel. Klassisches Unentschieden, oder? Also beide Mannschaften überraschen mich eigentlich in dieser Spielzeit. Hamburg. Wobei man eigentlich sagen muss, Hamburg hat schon so ein paar so ein paar Anzeichen einer Stabilisierung für mich in den letzten Spielen durchklingen lassen, wenn man jetzt mal klar die Niederlage gegen Schalke so ein bisschen rausnimmt, aber grundsätzlich haben die schon gezeigt, dass sie nicht schlecht Fußball spielen können, muss man sagen. Und Hertha, glaube mit Platz 6 auch überraschend gut in die Saison gestartet. Und ich würde hier leichte Vorteile für Hertha BSC Berlin ausmachen wollen. Würdest du ausmachen wollen? Es ist schwierig zu sagen, weil Hamburg kommt halt jetzt mit dieser Niederlage nach Berlin und ich habe mir bis jetzt ein Spiel der Hertha komplett angeguckt, das war das gegen Stuttgart und die können geduldig spielen, sage ich jetzt mal. Also der Dardai hat ja auch in der Rückrunde letztes Jahr bewiesen, dass er defensiv Beton anrühren kann, so muss man sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in diesem Spiel dazu führen könnte, dass Hertha vielleicht dann irgendwie ja, so einen Ball da reinmurmelt und Hamburg dann mit 1-0 nach Hause schickt. Ja, Boccio, keine Meinung. Verständlich. Ja, da kann ich mich nicht zu äußern. 1826, Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Stürbi, schwabische Stürbi. 3000 Leute, gegangen mit Dommer auf Hoffenheim. Ja, Sinsheim. Dann kommst du mal an der A6 raus, fährst runter Sinsheim, jetzt ist da eine Baustelle, ist verrückt da. Der Kosch, das Verrückte ist gar nicht weit weg von uns, Trobe, von Stuttgart. Wenn du aber mit dem Zug rüberfahren willst, bist du ewig unterwegs. Gibt keine direkte Verbindung. Denn Sinsheim komplett abhacken von Stuttgart, dass du da nicht rumkommst. Jetzt kommst du da aber mit dem Fahrrad, geh rüberfahren, der Neckar nach und kommst also mit dem Rad. Direkt parke, Trobe. So, und das Coole ist, wenn du in Sinsheim bist und da im Stadion stehst und vom Parkplatz Richtung Norden guckst, jetzt kommt's, da siehst du eine Concorde. Da ist nämlich das Technikmuseum. Da sind lauter tolle Flugzeuge, die man vom Parkplatz in Sinsheim beobachten kann. Alles andere wüsste ich überhaupt nicht, was man sich sonst angucken sollte. Ach so, genau. In der Nähe ist jetzt neulich ein schwerer Unfall passiert. Da hat es ein Auto auseinandergerissen. Also wenn man Bock hat, kann man da auch mal hinfahren und sich noch die Aufmalungen auf der Bundesstraße angucken. Den Löschschaum. Ja, alles andere ist, glaube ich, langweilig in Sinsheim. Nee, aber das Spiel hat natürlich eine gewisse... Brisanz wird hier auch, denke ich mal, als definitiver Gradmesser angesehen. Also Hoffenheim, Stuttgart, ich glaube, das wird ein extremer Kampf werden. Ich glaube wirklich, dass das nicht jetzt hier irgendwie ein schönes Spiel wird. Es wird ein kampfbetontes Spiel werden. Und beide Mannschaften sehen sich, glaube ich, als Favorit. Ich glaube wirklich, dass beide Mannschaften mit dem Verständnis in dieses Spiel gehen, dass sie besser sind als die jeweils andere Truppe. Unterbreche, ich muss kurz Essen bestellen. Ich habe so einen Hunger. Es ist wirklich so, dass ich diesem Spiel entgegenfiebre. Und Fiebre? Ja, leider Gottes, ich weiß nicht so richtig, das ist schwierig. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel für mich. Hunger, du. Ich tippe, Unentschieden Spiel, oder? 2-2? Ich glaube nicht, dass es ein Unentschieden wird. Ich glaube, dass eine Mannschaft deutlich gewinnen wird. Ich weiß aber noch nicht, welche. Ja, also deutlich meine ich 2 Tore Abstand. 7, ja. Also 2-0, 3-1, irgendwie sowas. Es ist halt so ein typisches Spiel, steht 1-0 und dann werfen die anderen nochmal alles nach vorne. In der 88. kriegst du 2-0, ist 3-1 oder ist 4-2. Aber eher ist 3-1 als ist 4-2. Ich tippe 2-0 für Hoffenheim. Ja, echt? Ja, also, ja. Aber warum? Kann sich auch noch ändern bis zum Samstag, aber so mein erstes Bauchgefühl ist eher pro Hoffenheim. Was meinst du, Ginczek zum BVB? Aktuell zeigt er für mich nicht die Leistungen, die mir dann irgendwie jetzt Angst machen würden, dass wenn er geht, dass wir uns da deutlich verschlechtern würden. Also von daher, ich kann ja auf ihn momentan verzichten, weil er trifft halt, ja, hat einen Elfer reingemacht, ich weiß, aber er trifft halt nicht so, wie ich das mir gerne gewünscht hätte. Ja, gerade wenn man die Rückrunde dann nochmal mit einbezieht in die Bewertung. Nee, momentan ist mir das scheißegal, ob der geht oder bleibt. Ich bin weiterhin der Meinung, Spieler, die nicht beim VfB spielen wollen, die können jetzt gehen. Aller Robin Dutt. Ich sehe keinen Sinn darin, also Spieler mit Gewalt halten zu wollen. Das macht für mich keinen Sinn. Wenn der weg will... Lässt eventuell auch ein bisschen an Kostic, oder? Lässt auch ein bisschen schleifen. Ja, finde ich auch, dass man das sieht. Er hat jetzt zwar wieder ein bisschen besser gespielt, aber gerade nach dieser Länderspielpause vor 3 Wochen oder so, da hast du dem das richtig angemerkt, dass der einfach keinen Bock hat, hier in Stuttgart weiterzuspielen. Der wollte nach Schalke oder auf Schalke und man hat ihn nicht gelassen. Jetzt muss er da rumgurken beim VfB und hat er keinen Bock drauf. Und dann denke ich mir immer, ja, lass die Leute weg. Lass die von alleine, wenn die keinen Bock haben, tschüss. Ingolstadt gegen Eintracht Frankfurt. Boccio, ist ja gerade für dich ein Leckerbissen. Das ist für mich ein totaler Leckerbissen. Also ich freue mich auf nichts mehr an dem Tag eigentlich. Mhm. Ich glaube aber, dass Frankfurt irgendwie die Nase ein bisschen vorne hat, weil Frankfurt für mich immer noch einen sehr, sehr attraktiven Fußball spielt und natürlich mit einem Mittelstürmer gesegnet ist, der eigentlich immer Tore schießen kann. Mhm, das ist richtig. Ingolstadt ist halt immer unangenehm als Gegner. Ja, also es ist, scheinbar. Ja, es ist halt einfach ein Gegner, den du noch nicht so richtig kennst. Ich glaube, das wird in der Rückrunde dann auch anders laufen für Ingolstadt als jetzt in der Mag er den Ralf Hasenhüttl. Ja, finde ich auch wahnsinnig sympathisch, aber weiß nicht, ob man dafür am Ende der Saison nochmal ein paar extra Punkte bekommt. Ja, aber ich glaube, dass Ingolstadt zu Hause gegen solche Mannschaften wie Frankfurt auf den Punkt gehen kann. Also ich glaube schon, dass ein Unentschieden möglich wäre, aber qualitativ gesehen ist Frankfurt die deutlich bessere Mannschaft. Ja, muss da gewinnen eigentlich. Aber ja. Dann kommen wir zum Sonntag, zum spektakulärsten Sonntag höchstwahrscheinlich aller Zeiten in der Bundesliga. Schalke gegen den ersten FC Köln. Die Schalker, die sich ja so ein bisschen durchgemogelt haben durchs letzte Spiel. Oder wie heißt der Trainer nochmal? Der Schalker? Bei Schalke? Ja. Wie heißt denn der? Ja, ich hab ihn vor mir. Es gibt's doch gar nicht. Rudi, Andreas, Ralf. Das gibt's doch gar nicht, dass mir der Name jetzt nicht einfällt. Paderborn. Swonimir. Wie heißt der denn? Der Mann aus Langenhagen. Breitenreiter, ja, Mensch. Breitenreiter, Swonimir Breitenreiter. Der Mann aus Langenhagen, der ja selbst gesagt hat, wir mussten uns ein bisschen ins Fäustchen lachen über die Stuttgarter. Hat er gesagt. Ich finde, Schalke macht wirklich aktuell eine gute Figur. Also das gefällt spielen mir. Ja heute, Fußball ne? Spielen ja heute. Mir gefällt es, wie die Fußball spielen. Der Sahne ist toll, ne? Den habe ich schon Sahne. In der im Sonderheft der abgefeiert. Sahne. Hör mal, ich sag ja, wie es ist. Wir haben doch seinen Vater schon abgefeiert, außer Chris, weil er noch zu jung war, bei Wattenscheid damals. Das war übrigens, das werde ich nie vergessen, das war das erste Westfußballspiel, was ich live gesehen habe. Ich war im Neckarstadion damals, VfB Stuttgart gegen Bayer Uerdingen. Und das Spiel ging 4:1 aus für Uerdingen. Und Sané hat dreimal getroffen und hat genau vor mir einen seiner berühmten Saitos gemacht. Boah. Das werde ich niemals vergessen. Deswegen wird dieser Mann immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Und der Mann, der die Batterie geworfen hat und die neben mir dann aufschlug, den werde ich auch nicht vergessen. Ja. Im Neckarstadion. Im Neckarstadion. Schön. Jetzt habe ich hier gerade die Liste weggeklickt. Schalke, Köln, ja, hier. Das wird mit Sicherheit nicht so leicht, wie man denkt, weil ich glaube, dass der Druck für Schalke zu Hause immer noch einen Ticken höher ist als auswärts. Ich glaube schon, dass die da auf Schalke sich ganz gut vorstellen könnten, da noch auf Platz 2 zu kommen, weißt du? Und das ist einfach, ist glaube ich ein ekliges Spiel für Schalke gegen Köln. Und wenn es Köln clever anstellt, der Modest, der ist eine Granate, könnte das hier zu einem Upset gereichen, sage ich jetzt mal. Ja, das glaube ich auch. Das wird kein leichtes Spiel für Schalke, das glaube ich nicht. Offensiv kann dabei bei den Kölnern überraschenderweise nach der letzten Saison eigentlich immer mal was passieren. Wann spielt Schalke heute? Haben die dieses ekelhafte 9-Uhr-Spiel? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube früher, die spielen glaube ich ein bisschen früher. Ja, aber das kann ich dir aber nicht sagen. Einfacher Gegner. 19 Uhr spielen die. Das geht, okay. Dann haben wir die Partie Leverkusen gegen Augsburg. Mhm. Augsburger im Moment ist auch so eine Wundertüte. Ja, muss man sagen. Ja. Weiß man nicht so richtig, wie man den nehmen soll, ne? Genau, und die Leverkusen aber auch eigentlich in einer absteigenden Form, wenn man rein ergebnistechnisch die Sache... Zwei Spiele hintereinander gewonnen, jetzt das Champions-League-Spiel verloren, unglücklich. Ich bin, wie gesagt, in der Meinung, dass Leverkusen ein bisschen absteigend im Moment ist, warum auch immer. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass sie an dem Tag vielleicht da wieder dann sagen können, okay, hier ziehen wir uns wieder ein bisschen raus und deutlich gewinnen können. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also ich finde, Leverkusen hat zwar jetzt, sage ich mal, noch nicht so gut in dieser Saison gespielt, aber zuletzt zumindest wieder Ergebnisse eingefahren. Ja, und, letztes Spiele waren. Ja, das ist erstmal das, was zählt. Sie haben sich jetzt in Barcelona gut präsentiert. Das wird mit Sicherheit, auch wenn es eine Niederlage war, auch nochmal einen kleinen Auftrieb geben. Und ich glaube, das Selbstverständnis haben sie, dass sie gegen Augsburg gewinnen wollen. Augsburg hat eigentlich nicht schlecht gespielt in der kompletten Spielzeit, aber eben nicht die Punkte geholt und manchmal auch Pech gehabt mit Schiedsrichterentscheidungen. Und das ist immer so ein Problem. Man hat es beim Weinzirk immer mal wieder gemerkt, dass er sich tierisch über die Schiedsrichter aufregt. Und ich denke mir dann immer, der Schiedsrichter ist nicht allein das Problem. Also der Altintop ist nicht so stark wie im letzten Jahr, finde ich. Und das macht dann auch schon viel aus, wenn dann so ein sicherer Torschütze oder jemanden, der dem immer was einfällt, ja, wenn der dann ausfällt oder nicht ganz so gut spielt. Das macht dann auch immer noch mal was aus. Und auch der Werner ist nicht mehr so abschlussstark wie noch in der letzten Saison. Deswegen glaube ich schon, dass Leverkusen das Spiel gewinnen sollte. Dann haben wir das Topspiel zur selben Zeit wie Leverkusen gegen Augsburg. den deutschen Klassiko. Alle Malmö-Fans aus Schweden reiben sich jetzt die Hände in der Allianz Arena bei München gegen Borussia Dortmund. Die Dortmunder, die ja heute auch ein Euroleague-Spiel haben um 19 Uhr, schonen 4 Spieler. Aubameyang, Kagawa, Gündogan und Hummels werden geschont, sind erst gar nicht mitgekommen zum Spiel nach, wo spielen die? Was spielen die? Dortmund gegen so eine ganz komische Mannschaft. Gegen Gurkistan, ne? Ja, irgendwie, ich glaube da, wo sie Borat gedreht haben, spielen die heute. Ja. Also das ist natürlich schon mal ein Fingerzeig, ne? Also wir nehmen das Bundesligaspiel sehr, sehr ernst gegen die Dortmunder, gegen die Saloniki. Und die spielen übrigens um 21.05 Uhr, also die haben dieses späte Spiel. Scheiße. In Saloniki. Oh. Das ist ein Nachteil. Ja, das ist ein Nachteil. Zweimal die Dortmunder, die ja so ein bisschen abreißen lassen mussten jetzt in der Tabelle. Also punktetechnisch natürlich. Nur, auch spielerisch haben sie nachgelassen. Spielerisch nachgelassen gegen die Darmstädter da in der 90. oder 88. Minute da noch das 2:2 reinbekommen. Schönes Tor, wie ich fand. Da waren die Dortmund einfach nicht nah genug am Mann. Da haben sie schon gedacht, das Spiel ist gewonnen. 21 Punkte die Bayern, 17 Punkte die Dortmunder. Es wäre ein bisschen doof für die Liga, wenn sich das jetzt wirklich anhäufen würde auf 7 Punkte Vorsprung. Das wäre echt doof, denn die Wolfsburger sind ja irgendwie auch so ein bisschen eingeschlafen mit ihren 12 Punkten. Und wenn die Bayern wirklich gewinnen gegen die Dortmunder, das wäre für die Spannung der Liga erstens scheiße, ist mir egal, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das große Problem, was ich ja immer damit habe, dann rennen wir schon wieder allen weg. Das will ich nicht. Ich will, dass wir gefordert werden bis zum 32. Spieltag oder so. Ich brauche Competition für diese Mannschaft, dass wir auch in der Champions League die Spannung weiter aufrechthalten können. Bitte nicht wieder abkacken, Dortmund. Das kotzt mich an, wirklich. Ich sehe es ähnlich. Ich würde es für die Liga auch schön finden, wenn Dortmund Bayern schlagen könnte. Ja. Ich schließe es aber ganz ehrlich, komplett aus. Ich glaube nicht, dass Dortmund in München Bayern schlagen kann, aktuell. Ich glaube auch, dass diese Geschichte mit 21 Uhr heute in Saloniki spielen und Sonntag dann in München auflaufen, also das ist schwierig. Also ich glaube wirklich, dass das den Spielern, auch wenn sie jetzt 4 schonen, wird das so ein bisschen nachhängen. Also glaube ich wirklich. Also diese 21.05 Uhr Spiele finde ich kacke für eine Mannschaft. Auch wenn du bis Sonntag dann eine Regenerationszeit hast, die ausreichen müsste, aber du hast die Reisestrapazen, du musst dich auch psychologisch so ein bisschen auf so einen Top-Gegner einstellen. Irgendwas wird runterleiden. Ja, das ist natürlich immer die Frage, musst du dich da groß einstellen? Musst du irgendwas strategisch irgendwie einstellen? Und, Ich glaube schon, dass du dich da einfach auch mental so ein bisschen drauf vorbereiten musst, was da auf dich zukommt. Weil du spielst halt gegen eine Mannschaft, die in den letzten Spielen alles an die Wand gespielt hat. Und du kannst nicht einfach dahin fahren und davon ausgehen, ja, das spielt halt keine Rolle, wenn ich mir darüber keine Gedanken mache. Nee, das meine ich so nicht. Aber weil du läufst ja dann auf den Platz und dann stehen die da vor dir und dann klickt's halt, glaube ich schon. Ja, okay. Aber ich glaube, großartig heiß gemacht werden musst du gegen die Bayern. Nee, nicht heiß gemacht, sondern einfach, du musst... Eingestellt, taktisch eingestellt. Du musst halt einfach auch, das Schwierige ist, was man häufig sieht gegen Bayern, wenn du dann mal in Rückstand gerätst, dass du dann nicht panisch reagierst und dich komplett abschlachten lässt in ein paar Minuten. Mhm. Du musst einfach damit rechnen, okay, ich kann hier in Rückstand geraten, aber dann gilt es halt, versuchen, das 1:0, sage ich jetzt mal, zu halten, um die Möglichkeit weiter offen zu halten, noch einen Unentschieden wenigstens zu erzielen und dann nicht gleich, jetzt müssen wir es erst recht rumreißen oder so. Ja. Also Dortmund kann hier nur auf Geduld spielen, glaube ich, und du kannst mit Bayern nicht versuchen mitzuhalten. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Dann schlacht die ab. Wenn du denen die Räume gibst, geht auch eine Mannschaft wie Dortmund da baden. Und zwar gehörig. Ja, anscheinend. Das war so immer unser Respektgegner gewesen. Schon immer die letzten Jahre gewesen, dass man gerade gegen die Dortmunder, egal wie gut man drauf war, da immer Schwierigkeiten hatte. Aber momentan... Der Tuchel hat auch Bayern München mit Mainz immer ein bisschen Probleme bereitet. Mhm. Irgendwie ist da so was in mir drin, das mir sagt, dass Bayern sich damals gegen Tuchel oder gegen Mainz mit Tuchel immer ein bisschen schwerer getan hat. Vielleicht hat er das Kryptonit für die Bayern mit dabei. Also für die Liga wäre es natürlich super gut, wenn die Dortmunder gewinnen würden. Auf lange Sicht, glaube ich, auch wäre es für die Bayern gut, wenn jetzt die Dortmunder gewinnen würden. Aber natürlich ein direktes Duell gegen die Dortmunder finde ich immer kacke. Muss ich jetzt nicht unbedingt verlieren. Was denkst du? Ich glaube einfach in erster Linie, dass Bayern seinen Lauf irgendwie beibehalten wird und Dortmund da nicht zu sehr zwischenfunken werden kann, weil die Dortmunder spielen bestimmt eine ganz gute Anfangsphase der Saison, da kann man gar nichts zu sagen, aber das Problem ist halt, dass die Qualität beim FC Bayern München und auch die Ergebnisse im Moment dazu führen, dass sie fast unschlagbar sind, glaube ich, im Moment. Wer könnte die Bayern schlagen momentan? In der Bundesliga? Überhaupt. Ja, überhaupt. Barcelona, Madrid, Manchester United, Manchester City, also da fallen mir schon ein paar Mannschaften ein. Ist ja nicht so, dass die unschlagbar wären. Ich glaube, nee, ich meine jetzt von der Top-Performance fallen für mich da schon mal die Hälfte weg, die du gerade aufgezählt hast. Also das Manchester City, meinst du, ist nicht in der Lage, Bayern München zu schlagen? Doch, Dortmund ist auch Samstag in der Lage, Bayern zu schlagen. Eintracht Frankfurt auch. Nee. Aber wenn man jetzt mal von dieser aktuellen Leistung, wenn man die konserviert, mit einer anderen Top-Leistung. Ja, das ist aber immer schwierig, glaube ich. Ja, natürlich ist das schwierig. Weil es ist abhängig halt einfach, wie sich der Gegner auf dich einstellt. Und du, guck mal, wie oft haben wir das gesehen, wenn zwei Top-Mannschaften aufeinandertreffen, wenn dann die eine mal trifft, dass die andere auseinanderfällt. Das erlebst du halt leider Gottes oft. Barcelona kann davon ein Lied singen, Bayern München kann davon ein Lied singen. Also ich glaube schon, klar, wenn Bayern diese Form beibehalten würde, dann gewinnen die auch die Champions League. Aber dass sie diese Form beibehalten, stell ich. Haben die letzten Jahre gezeigt, dass es nie so war. Ja. Und es wird wahrscheinlich auch dieses Jahr. Aber du wirst es nicht lenken können. Also, was wirst du machen? Also, das läuft halt jetzt momentan. Nee, aber wie du halt sagst, wenn diese Konkurrenz wegfällt in der Bundesliga, ist das mental schwierig, da, ja, immer dann auch im März in der Champions League ähnliche Leistungen abzurufen. Weißt du, wenn du halt samstags da irgendwie, weiß ich nicht, in Stuttgart da so auf 7:30 4-0 gewinnst, oder von mir aus auch nur unschieden spielst, aber dir ist das dann scheißegal, ist es, ja. Ich würde es gut finden, ja. Mit den richtigen Begleitumständen, also jetzt meine ich auch in der Bundesliga am Wochenende gefordert zu sein, um unter der Woche Top-Leistungen abrufen zu können, glaube ich schon, dass die Bayern weit kommen werden in der Champions League. Ja, es ist uns allen zu wünschen. Wenn ihr wollt, dass 4-11 bei iTunes weit kommt, dann gebt es doch mal 5 Sterne. Nun habt euch doch nichts. Oder einen Tittenpick, würde ich auch nehmen. Also von der Frau. Ja, oder dann lieber den. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Gebt uns lieber Tittenpick. Und ja, schöner hätte man es eigentlich gar nicht beenden können, die ganze Geschichte. War schön. Ja. Ja, Pocho, ich bedanke mich. Ja, danke dir. Das auch. War so ein schöner Podcast, weißt du, aber am Ende, naja. Zieht er halt das Niveau runter, machst du nicht. Okay. Ja, das ist halt. Sagst ein Großer, ne? Für Familiensituation. Die Familiensituation ist hervorragend. Und ich werde ihr einen Gruß ausrichten. Ja, bedanke ich mich, hat mir Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Adieu. Au revoir.